Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Herzlich willkommen zu einer besonders weihnachtlichen Episode der Etage 13. Hallo ching, Basti. Ching, ching, ching, ching. Hallo Steffen. Wieso singst Na? Du denn jetzt? Ich wollte doch singen. Ach ja, du wolltest den weihnachtlichen Part machen, Entschuldigung. Ja, wir sind doch alle total weihnachtlich drauf. Ja. Scheiße. Ja. Toll. Ich merke das schon, du bist sehr weihnachtlich drauf. Aber das kriegt man im Laufe der Sendung hin. Wir haben uns gedacht, gestern noch einen Weihnachtsmann verprügelt. Einen von diesen Fake-Weihnachtsmännern. Wir haben uns gedacht, trotz, dass wir heute alles ein bisschen lockerer angehen lassen wollen. Der geht einfach drüber hinweg. Ja, Weihnachtsmänner verprügeln, ist schon klar. Nee, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Trotz, dass wir heute eine etwas lockere Sendung machen, eine weihnachtliche Sendung quasi. Kurz nochmal an dich die Frage, was ist das hier eigentlich? Dass du mich das erste Mal so fragst, das gefällt mir. Aber wenn ich so spontan antworten dürfte, ohne meinen Konzeptzettel rausholen zu dürfen, dann ist es heute die Maßgabe, die Steffen gegeben hat. Wir sollen das spontan machen. Und Steffen weiß, ich hasse spontan. Ich bin immer vorbereitet. Dann ist das hier wohl eine Podcast-Mischung, die wir Etage 13 nennen. Und die Etage 13 ist natürlich ein Mysterium, wer das weiß. Ein Mysterium, in dem viel drin enthalten sein können, vor allem Rezensionen zu Hörspielen, TV, Serien, Games, Radiosendung, TV. TV war jetzt doppelt drin, wir darf gerne das Bingo. Und zu vielen weiteren Sachen. Natürlich werden wir auch Bücher zwischendurch rezensieren oder auch, nein, das ist das Einzige, was wir nicht tun werden. Ne? Hat schon super funktioniert, der Plan. Warte mal, ich mach dir mal noch einen Fettfleck aus dem Gesicht. So. Mach das mal. Wir sehen uns nämlich immer in Skype, das müsst ihr mal wissen. Ihr wisst ja gar nicht, wie das so abläuft, so hinter den Kulissen. Das können wir ja in unserer weihnachtlichen... Ist jetzt eigentlich so eine weihnachtlich besinnliche Musik im Hintergrund, die uns so langsam reinbringt in die Stimmung? Hä? Sofern wir denn beim Schneiden eine finden, ja. Sofern uns die GEMA nicht schon wieder längst abgesetzt hat. Ja. Aber zur Not, wie gesagt, jetzt müsste dann die Musik mal kurz unterbrochen werden, weil... Hello, turn the radio on. Is there anybody out there? Can you sing this song? Ich war am Radio. Ach ja, ich wollte gerade den Fremdscham-Button singen, aber dabei hast du hoffentlich nicht gesungen, oder? Nee, ich habe nicht gesungen. Hatte diese Radiostation? War jemand anders, der gesungen hat kurz. Aber doch, wir waren im Radio. Erzähl! Wir waren das erste Mal mit den Comic Cookies quasi live, ungefähr eine Stunde lang, also nicht ganz eine Stunde lang, und haben das Ganze, den Redeanteil auch ein bisschen unterbrochen mit Musik. Okay. Aber ich muss sagen, in so einem Studio, das fetzt. Das ist schon mal geil. Könnt ihr mir auch mal vorstellen, dass wir vielleicht mal irgendwann, wenn du mal wieder in Frankfurt bist, dann müssten wir halt alles minutiös timen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch mal so eine Sendung machen. Was Radio war das X. denn für eine Radiostation? Radio X ist praktisch so ein freier Sender in Frankfurt. Also ich würde jetzt sagen, so ein Lokalradio oder wie sagt man, so ein öffentlicher Kanal, ein offener Kanal, so nennt sich das. Okay. Ne? Sowas in der Art. Radio X. Radio X. Und die haben praktisch werktags, also zumindest mal werktags, mittags eine Stunde für die Hörer. Das nennt sich dann das Hörerfenster. Und okay. Da darf also jeder Hinz und Kunz, also auch ich, dann da rein. Und Basti schneuzt sich. Und Weihnachtszeit. Weihnachtszeit. Und genau. Das ist der ganze Neid, den ich jetzt rauspusten muss, dass du in der Radiostation warst. Du warst doch auch schon in der Radiostation. Jetzt tu ich? Ja, mehr. Ja, kann ich dir auch erzählen. Ich war mal Praktikant bei einem Lokalsender hier in meiner alten Heimatstadt. Es war eines dieser tollen Radios, die man kennt, die ein gelbes Schild haben, die so aussehen wie so ein Ortsschild. Mhm. Da ich aus dem Bergischen Kreis komme, kann man sich fast überlegen, wie das Radio zusammengesetzt werden kann. Kleiner Hinweis, das erste Wort ist Radio. Den Rest könnt ihr euch denken. Ich war nämlich... Ja, richtig, der Bergische Kreis. 100 Punkte! Ich hab, und zwar habe ich da gearbeitet und das Tolle ist, ich habe so tolle Erinnerungen dran. Ich habe nämlich bei diesem, in meiner Praktikumszeit da meinen ersten Autounfall mit dem Auto meiner Eltern gebaut. Wow, crazy, oder? Ja, super, fantastisch. Und das lag einfach nur daran, dass es ein super toller Tag war und ich habe ja dieses El Bundy-Syndrom, ja? Sobald ich einen super tollen Tag habe, ist das ein Karma, ist ein Arschloch, dann kommt's aber richtig knüppeldick. Und an dem Tag war es so, ich habe in irgendeiner tollen Band, die in diesem Bergischen Kreis musiziert, ein Interview gemacht in deren Studioräumen und dann bin ich zusammen mit meiner Schwester zurückgefahren und dann war ich so erfreut, dass ich mich so toll mit meiner Schwester drüber geredet habe, dass ich leider die Fahrbahn vergessen habe. Naja, mein Gott, wenn man Auto fährt, kann man noch mal die Fahrbahn vergessen. Ja. Leider hat mich die Fahrbahn dann schnell wieder in die Realität zurückgeholt. Wichtiger Hinweis für alle Fahranfänger, dieser Regenbogen-Ding, dieses Ampel nennt man es, glaube ich. Das sollte man doch beachten. Es gibt Leute, die halten sich dran und es gibt Leute, die, wenn sie sich nicht dran halten, viel Schaden verursachen können. Das als kleiner Tipp zwischendurch. Super. Ja, aber erzähl mehr von deiner Radiosache. Ich glaube, die war interessanter. Nee, also es war halt wirklich also mal ein tolles Erlebnis. War im Studio drin, konnte auch direkt ein bisschen loslegen mit Steuern, Hoch- und Runde-Regeln und so weiter und so fort. Du hast das selber alles gemacht? Du hast gut, keinen Radiomoderator dabei gehabt? Nein, wir hatten ja den Flori dabei, der auch schon mal zu Gast war bei den Comic-Cookies und der war auch schon mal bei Radio X und hat da schon mal, was weiß ich, auch das ein oder andere Hörerfenster bestritten. Also der kannte sich da schon aus. Und, wie bist du denn an den Kontakt reingekommen? Über den Florian oder wie hat das funktioniert? Genau, über den Florian, genau. Und und das hat alles super funktioniert und ich habe dann auch halt, wie gesagt, ich bin ja dann eher neugierig, was sowas angeht und dann habe ich auch gleich mal ein bisschen ausprobiert und sowas. Ja, könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht häufiger mal macht, aber mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ja. Gab's da auch Schnee? Wo? Beim Radio. Im Radio gab's Schnee? Ja. Ach so, nein, gab keinen Schnee. Muss alles verklickbar. Ja, nein, natürlich gab es keinen Schnee. Alle wissen, sind ja alle Radiomoderatoren auf Koks. Deswegen wollte ich schon fragen, aber ist okay. Nein, ist ja ein offenes Hörerfenster. Also, wenn die auch Koks hätten, dann hätten die auch, glaube ich, kein offenes Hörerfenster, glaube ich. Ja. Nee, aber was habt ihr gesprochen? Wir sind da reingekommen und man hat uns im Grunde einfach machen lassen. Also es war so, okay, kommt rein, habt Spaß, so nach dem Motto. Ja. Kurze Einweisung, was gemacht wird, kurze Ankündigung von deren Seite dann und das Ganze gibt's dann jetzt sozusagen als Weihnachtsspecial demnächst noch im Podcast-Feed. Ja. Okay, aber die Sendung ist schon gelaufen. Die Sendung ist jetzt schon gelaufen und die wird auch nicht sehr lang sein im geschnittenen Zustand. Weil wie gesagt, wir haben auch immer ein bisschen Musik reingebracht und die dürfen wir jetzt natürlich im Feed dann nicht mehr verwenden. Ist ja logisch. Ja. Radio X, das Beste von heute. So ungefähr, ja. Nee. Also haben wir so einen Jingle? Nein, also ich weiß nicht, was für Jingles die jetzt haben, aber ich muss sagen, das ist jetzt eher so alternatives Ding dann, wenn man das so möchte. Also die haben nicht so den Frühstücks-Fabian, der morgens früh schön die Glocken läuten lässt und immer gute Laune schon um 5 Uhr hat. Hier ist der Frühstücks-Fabian bei das Radio X, meine Damen und Herren. Das weiß ich gar nicht, glaube ich. Radio X, denn ohne uns ist nix. Der Frühstücks-Fabian. Und jetzt kommt der Glocken-Peter. Ring, ding, ding, ding, ding. Ja, ich soll dir das da mal vorstellen. Ich glaube. Ja. Ich würde die Professionalität direkt dahin bringen. Ja. Ihr habt wahrscheinlich dann vorrangig dann wirklich über Comics gesprochen oder seid ihr ein bisschen breiter gegangen? Oder? Ja, nee, wir haben auch das letzte Stück haben wir dann mehr über Filme gesprochen, Filmadaption und einfach um so ein bisschen die breitere Menge abzuholen, so ein bisschen. Okay, ja. Was war für dich, natürlich sollen die Leute alle sich, ohne jetzt zu viel Schleichwerbung zu machen, bei comiccookies.de, sich die Folge anhören, aber was war das Lustigste während dieser Radio-Episode? Frag ich mich gerade. Dass wir total unbeholfen waren am Anfang, weil so mit der Technik natürlich gar nichts geklappt hat. Wir haben halt angefangen so, haben erstmal den Jingle gespielt, wollten uns eigentlich reihum vorstellen und nach mir wäre eigentlich direkt der Flori dran gewesen, aber der war irgendwie schon hinter mir am Mischpult, der wollte halt also Platten auflegen Und okay. Da kam erstmal eine Weile nichts. Und solche Stocker hat man dann halt ein paar Mal drin. Die wird man dann natürlich im Zusammenschnitt jetzt dann nicht mehr hören. Da wird dann einiges rausgeschnitten. Also das wird dann ein 5-Minuten-Beitrag sein. Und ja, aber das ist so im Grunde das, was ich jetzt am lustigsten fand, weil alles andere, sag ich mal, ist jetzt, würde ich nicht sagen Routine, aber das macht mir ja dann schon eher so aus Gewohnheit, also so über die Comics zu sprechen und so weiter und so fort. Das machen wir ja im Grunde ja schon so, wie wir das tun. Das haben wir da jetzt nicht viel anders gemacht, ja. Okay. Und gut, und im Grunde kommt noch hinzu, dass wir uns halt so ein bisschen besser abstimmen mussten und das in Zukunft auch noch müssen, wer denn jetzt dann auch sprechen soll. Also im Gegensatz zu unseren normalen Aufnahmen war es halt so, also bei unseren normalen Aufnahmen ist es ja so, dass wir völlig oft ineinander sprechen und wild durcheinander. Das kenne ich von hier. Ja. Und da war es jetzt genau das Gegenteil. Also da wusste jetzt der Nächste gar nicht, bin ich jetzt schon dran, soll ich jetzt was sagen? Und nach dem Motto so, das war also im Grunde da vom Ablauf her völlig das Gegenteil. Aber okay. Gut, das kriegt man, glaube ich. Das heißt, wenn wir da eine gesunde Mischung hinbekommen würden, ja, wäre das super. Ja. Hat sich das dann, darf keiner von den Cookies getraut zu reden? Also wer war dann alles dabei? Feli auch? Feli, Uni, dann der Florian halt, und als Gast hat man noch den Moritz dabei, den hat man aber auch schon mal dabei. Ja. Und dieser andere Kerl, macht er noch bei euch mit? Wie hieß Breedstorm, der nochmal? Breedstorm. Ja, genau. Ja, der konnte halt gestern nicht. Und, natürlich. Ja. Beliebte Partyausrede bei ihm, ja. Er kann auch einfach nicht. Ja gut, es war halt auch mittags, es war schon eine ungünstige Zeit. Rechtfertigung sind schon ein Schuldeingeständnis. Sorry, damit können wir hier nichts anfangen. Dann kommt er eben nicht mit ins Radio, Pech gehabt. Genau. Die nächste Station ist natürlich TV, und wenn er da fehlt, selber schuld. Ja. Na gut, TV wollen wir ja extra nicht machen, ne? Also von daher. Willst du nicht die große Bühne bestreiten? Aber ich habe gerade überlegt, du hast dich wahrscheinlich gewundert, wo mich gerade hier unten im Skype-Fenster nach unten geguckt habe. Ich wollte mir gerade noch was aufschreiben, weil mir gerade eine Idee gekommen ist, nachdem ich jetzt gerade schon wieder mein Gehirn mit Radio-Jingles vollgeproppt habe und dass die Alliterationsbestie schon wieder durchkommen. Ich habe gedacht, wir machen sowas mit dir, Steffen, hier als Rubrik bei uns, damit was du auch jetzt mal eine eigene kriegst. Wir machen Loving Liebschner. So, Liebesfragen an Steffen Liebschner. Oh und Gott, ihr. Love and Liebschner, das klingt doch richtig gut. Das klingt richtig gut, ohne Scheiß. Dr. Lovely, bitteschön, ja? Danke. Ich finde Love and Liebschner, der Mann, der sich um uns herum kümmert. Ja, weißt du? Ich habe mich dann immer Stephen Lovely genannt. Super. Das ist ja noch schlechter. Da finde ich ja Love and Liebschner auch viel besser. Das ist ja das Schöne, dass es so schlecht ist, verstehst du? Ich weiß auch gar nicht, warum man immer bei Liebesdingen sofort lieber einen Doktor wie bei Dr. Sommer ansprechen will. Ich will dich sofort als Dr. Liebschner ansprechen. Ich überlege gerade. Ich habe nämlich, bin auch auf Love and Liebschner gekommen, weil ich gerade hier zufällig... Das ist so mit sächsischen Akzent. Love and Liebschner. Love and Liebschner. Habe ich nämlich gerade von mir, ich mache ja jedes Jahr einmal irgendeine Lesung von meinen scheiß Romanen, die ich geschrieben habe, und bin gerade auf einen Textauszug von meinen Sachen gekommen. Deswegen bin ich auch gerade auf Love and Liebschner bekommen, weil ich habe hier meinen Horrorroman Anfang ein bisschen drin gehabt. Das ist schön, dass du da beim Horrorroman auf mich kommst. Das finde ich sehr gut. Ja, der Horrorroman fängt ja sehr sexuell an, deswegen bin ich gerade auf Love and Liebschner bekommen. Mhm. Ich habe mir gerade nur Sachen durchgelesen und habe gedacht, so, was hast denn du eigentlich für eine Scheiße geschrieben? Aber damit kann ich ja wenigstens ein bisschen Schleichwerbung für meinen Kanal machen. Das hätten wir jetzt auch ganz gut untergebracht. Nee, deswegen bin ich gerade auf Love and Liebschner gekommen. Nee, das machen wir. Das machen wir echt. Dann kommen dann so Fragen von Susi27, ich hab noch kein, jetzt könnt ihr schon wieder den sächsischen Dialekt auspacken, ich hab noch keinen Sex gehabt, was ist denn das da unten? Und dann kannst du anfangen zu reden, liebe Susi, und dann könntest du jetzt sagen, was würdest du dir raten, wenn sie noch nie Sex hatte und sich fragt, was das da unten ist? Na? Liebe Susi, bitte suche ganz dringend einen Arzt auf. Ja, das ist geil. Das wird dann die Antwort auf jede Frage bei Löffel Liebschner. Ja. Bitte such einfach dringend einen Arzt auf. Ja, da werden wir dich noch ein bisschen schulen. Ich werde dich gleich mit dem Psychologen von Domian verbinden. Moment. Genau. Steffen, was hast du dir eigentlich jetzt gedacht, dass wir hier was Spontanes so vor... Ja, hast du also, einfach gedacht, der Alte redet schon auf der anderen Seite. Wir haben eigentlich heute keine Themen, aber trotzdem haben wir Themen. Also deswegen... Nein, keine Themen. Nicht an Weihnachten. Nein. Bist du schon besinnlich? Ich bin, ja, absolut. Oder besinnungslos. War letzte Woche in Hamburg. Oh. Nicht? Und jetzt kommt's. Erzähl mal. War ja auch in den bekannten Musicals. Ne? In welchen? Na, König der Löwen und... Achso, ich dachte Aladdin. In den Disney-Musicals war ich und Aladdin... Aladdin läuft doch gar nicht, ne? Aladdin läuft schon, ja. Genau. Warst du drin? Ja, klar. Also in allen Disney-Musicals? Läuft nicht mehr in Hamburg. Das läuft jetzt in Stuttgart, glaube ich. Stuttgart, wo liegt denn das? In Baden-Württemberg. Ah, so. Und genau, haben wir alle Dinge geguckt und sehr gut. Also der Ginny ist absolut genial getroffen. Wie ist denn der Hauptdarsteller? Bitte? Wie ist denn der Hauptdarsteller? Ist das ein richtiger Aladdin? Ja, ist halt so ein Schönling und ja. Hat er auch einen Migrationshintergrund? Ich krieg das schon wieder nicht raus. Es sieht so aus, aber ich glaube nicht. Also er hat einen relativ deutsch klingenden Namen, also von daher. Also ich habe einen Bericht über den jungen Mann gesehen im Fernsehen, deswegen weiß ich sogar ein bisschen was über Aladdin, habe ich so ein bisschen drumherum gelesen und gesehen. Die Disney-Serie des Monats. So. Zum Beispiel. Und, und ich habe mal eben den Jingle eingespielt. Sehr schön. Kommen wir schon dazu? Warum haben wir denn nur wieder das als Thema? Es ist ja schrecklich. Jedes Jahr dasselbe. Da ging es darum, dass... Weil ich dich auch immer wieder in die Ecke buxiere. Ja, ja. Ich habe halt gesehen, dass der Aladdin in einem Bericht sich bei der Pressevorstellung versungen hat. Und das ist wohl, das darf man wohl nicht, das ist wohl ein richtig dicker Fauxpas, den man so bei der ersten Pressevorstellung nicht machen sollte. Mhm. Und da war es direkt so, oh, können wir ihn weiter behalten? Ist der noch tragbar? Und hab dann gedacht so, nee, der sieht einfach total sympathisch aus. Und wenn du mir sagst, er hat gut gespielt, trifft es denn auch das Original? Also trifft es auch die Aladdin-Story, wie du sie so gerne in Erinnerung hast? Ja, in vielen Teilen. Also was bei König der Löwen ja nur nicht geht, nämlich dass man die Tiere ausklammert, das hat man jetzt hier gemacht. Also, es gibt kein Tiger. Die Tier-Sidekicks. Nee, es gibt auch keinen Tiger, ne? Den Tiger gibt's ja auch dann nicht wahrscheinlich. Den Tiger von Jasmin, der Tiger. Und den Apu gibt's nicht. Und auch den Jago im Grunde, den Sidekick. Was? Dann. Einer der witzigsten Charaktere, die ich kenne. Pass auf, den gibt's halt nicht in Tierform. Den Jago gibt's aber. Also, das ist dann halt ein Mensch. Das ist dann halt ein Knecht im Grunde. Der ist auch sehr, sehr gut umgesetzt. Okay. Aus Apu hat man drei Jungs gemacht im Grunde, die halt so eine Bande um Aladdin bilden. Und, ja. Ist das okay? Gehst du damit konform? Ja, also für das Musical passt es. Doch, hat funktioniert. Einer wäre, glaube ich, zu wenig gewesen dafür jetzt, weil, gut, Apu ist halt ein kleiner Affe. Also es ist ja eigentlich nur ein kleiner Affe, aber er nimmt halt viel Platz, viel Raum ein. Dadurch, dass er so schnell ist und so weiter und so fort. Und das mit einem Menschen jetzt zu besetzen, das wäre ein bisschen komisch gewesen. Und so hat man halt eine Art Tick, Trick und Track an seine Seite gestellt, wenn man so will. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert, ja. Mir ist gerade wieder eingefallen, vielleicht sollten wir zu Anfang auch kurz erwähnen, für alle, die es nicht kennen, worum es in Aladdin geht. Bitte, Herr Liebschner. Levin Liebschner. Ja, in Aladdin geht's um Aladdin. Das ist ein Straßenjunge in Agrabah und der knechtet sich so halt eher schlecht als recht durchs Leben und ist halt immer am gucken, dass er irgendwas sich zu essen organisieren kann, weil kaufen kann er sich halt nicht, also muss er andere Wege finden und an einem Tag begegnet er dann halt einer, ja, ich sag mal, jungen Dame auf dem Markt, die halt auch was stiehlt und die er dann so ein bisschen in Schutz nimmt und sie so ein bisschen beschützt vor den Wachen. Und die gibt sich dann aber, als es dann doch etwas brenzlicher wird, zu erkennen als die Prinzessin aus dem aus dem Palast, genau. Und und daraus ergibt sich dann halt immer mehr eine Geschichte. Eigentlich sollte sie jemanden heiraten, damit das Erbe angetreten werden kann und Jafar ist aber so der große wie sagt man, den Großvezier? Darth Vader. Sowas, ja? Darth Vader. Hm? Das ist der große Darth Vader der Geschichte. Ja, nee, das ist halt der eigentlich den Thron im Blick hat, denn der sagt, also wenn die jetzt hier keinen findet, dann bin ich der Nächste, der halt praktisch auf den Thron tritt. Da geht die Tür auf im Hintergrund bei dir. Da schleicht sich jemand rein. Hallo, Bianca. Und muss man einfach mit klarkommen. Ich konnte auch immer bei mir aufnehmen. Sag doch mal was. Meine bessere Hälfte will es wieder weihnachtlich machen. Vielleicht Prinzessin Jasmin hat den Raum betreten. Prinzessin Jasmin, genau. So, und da geht sie wieder. Ja. Und ist im Endeffekt wie bei dir das Telefon beim letzten Mal. Das war ja, auch sehr ungefähr, lustig. Ja. Genau, und er hat halt das Ziel, er will eigentlich drohen und versucht dann halt, und er sucht nach Mitteln und Wegen, um irgendwie den Sultan aus dem Weg zu räumen und was weiß ich. Und kommt dann auf die Idee, ach ja, da gibt's ja noch irgendwo diese Wunderlampe, wo war die denn gleich? Und wie dann die Zufälle so spielen, ist halt dann Aladdin derjenige, der die Wunderlampe besorgen kann. Also muss er den dann auch noch irgendwie einwickeln. Und daraus ergibt sich halt die Geschichte, ja. Okay. Und da, gut, in der Wunderlampe wohnt halt Ginny und der ist eigentlich für mich der Star in Aladdin. Also jetzt auch im Musical, auf jeden Fall, aber auch damals im Film fand ich den schon super. Oder und in der Serie, hervorragend immer intoniert von der deutschen Sprecherstimme von Robin Williams. Ja, ach, ja klar, toll, weil Robin Williams ihn ja auch im Original. Und da kommt jetzt gleich wieder ein bisschen Nerdwissen rum. Quack. Ganz kurz. Die Geschichte muss ich kurz erzählen. Und zwar gibt es dann Stellen im Film, Sie jetzt Ihre Kopfhörer aus. Im Film Aladdin gibt es diese Schlussszene, wo Ginny... Ohne, dann, spoilerst du jetzt hier oder was? Naja, der Film ist alt genug. Also Ginny ist ja im Endeffekt dann frei und geht erstmal auf Weltreise und kommt halt kurz vorbei mit so einem Hawaii-Hemd und einer Goofy-Mütze auf. Und seitdem ich das gesehen habe, wollte ich halt so eine Goofy-Mütze haben, ne? Ja. Und das erste Mal im Disney-Event habe ich mir die dann natürlich auch direkt gekauft. Aber was ich bis dato noch nicht wusste, oder was ich damals noch nicht wusste, dass sie das tatsächlich einem Bild nachempfunden haben von Robin Williams, der halt selbst irgendwann mal im Disneyland zu Besuch war oder in Disney World und hatte halt genau so ein Hawaii-Hemd an und eine Goofy-Mütze auf. Okay. Ja. Krass. Aber natürlich musste wieder Goofy irgendwie in diesen Nerd-Fakt rein. Das ist doch eigentlich im Endeffekt immer dasselbe. Man hört dich nicht, wenn du vom Mikrofon weggehst übrigens. Entschuldigung, ich habe gerade was gesucht, weil ich wollte es ein bisschen besinnlich machen. Was habt ihr für Bräuche bei euch zu Hause bezüglich Weihnachten? Was? Ja. Gebräuche? Was habt ihr so Bräuche für euch? Ja, also heute haben wir erstmal so in einer hektischen Aktion so ein bisschen den Weihnachtsbaum besorgt noch. Und einen Hackbraten gegessen. Nee, das nicht. Okay. Das dann eher morgen. Und, Hackbraten ist ja sehr weihnachtlich. Nee, morgen gibt's Frikadelle. Aber es gibt Frikadelle. So, aber wir werden jetzt wahrscheinlich am Wochenende den Baum schmücken. Das ist bei uns so eine Tradition. Da hängen bei uns natürlich viele Disney-Figuren dran. Ja. Also es wird immer so ein Disney-Weihnachtsbaum. Und ja, das ist eigentlich so eine schöne Tradition, um das Ganze ein bisschen einzuleiten. Nun ist es leider so, dass ich normalerweise jedes Jahr dann um die Zeit frei hätte. Aber dieses Jahr ist es halt nicht so. Und also das heißt, zwischen den Jahren dann schon. Aber ich werde nächste Woche jetzt nochmal arbeiten. Entschuldigung, mal ein bisschen arbeiten müssen und ja, genau. Also das euer Brauch ist schon mal einen Baum aufzustellen. Habt ihr aber so mit Kerzen und so habt ihr nicht? Doch, natürlich. Also die Adventskerzen stehen halt auch schon seit dem ersten Advent da. Wir haben auch jedes Jahr einen Adventskalender, mindestens einen irgendwie und so ein Pärchen-Adventskalender, wo jeder jeden zweiten Tag was schenkt oder wie läuft das? Ja, normalerweise haben wir mindestens zwei, damit jeder ein Türchen aufmachen kann. Genau. Also mit billiger Schokolade oder so richtig? Nee, das ist dann schon was Besseres. Also normalerweise ist es auf jeden Fall ein Kinderüberraschungskalender. Oho. Und bei dir in Disney. Der andere ist dieses Jahr ein Rätselkalender von den drei Fragezeichen. Düstere Nacht? Heißt er wahrscheinlich nicht. Das Hörspiel heißt dieses Jahr. Die machen immer zur Adventszeit, machen die immer ein Hörspiel. Keine Ahnung, mit so einer Wundergebirge, keine Ahnung, irgendwie so. Okay. Ja, die drei Fragezeichen, das Erzgebirge. Da ist schon das Erzgebirge ein Fall für sich. und zwar gibt es ein Adventskalender, da komme ich jetzt zu, ein Adventskalender-Hörspiel von den drei Fragezeichen, das heißt Düstere Nacht. Und das kann ich nur empfehlen, weil ich habe mir schon reingehört, die drei Fragezeichen lösen das Rätsel um sind auf einer Spielemesse und lösen ein Rätsel um eine Fernsehserie und da sind die ganzen Fernsehdarsteller vor Ort und irgendwie ist einer der Leute von den Veranstaltern ist irgendwie zusammengebrochen und vielleicht sogar beklaut worden. Das Problem ist, ich schlafe immer während der Folge ein, was nicht bedeutet, dass die Folge schlecht ist. Es ist einfach nur dran, dass ich hier immer zum Einschlafen höre. Und mit dem Alter höre ich immer weniger von dem, was in der Folge passiert. Was heißt überhaupt Adventskalenderfolge? Also gibt's denn jeden Tag? Ach so, natürlich gerne. Das heißt, jeden Tag wird ein neuer Teil davon veröffentlicht. Und okay. Die haben das dieses Jahr so gemacht, dass sie vom 1. bis zum 13. jeden Tag einen Teil und ab dem 13. kann man sozusagen die komplette Folge sich runterladen. Das heißt, man kann also jetzt schon die ganze Folge sich so runterholen. Aber die ist auch von der Inszenierung her angedacht. Da wird immer gesagt, noch 24 Stunden, noch 23 Stunden, bis halt bestimmten Datum am 24. Dezember, bestimmte Uhrzeit, an der etwas passiert. Und das zählen die dann halt auch immer so runter. Deswegen ist die Folge auch, wenn man zusammenfasst, jeder der Teile ist ungefähr 7 bis 10 Minuten lang, sind bei 24 Dingern 240 Minuten ungefähr. Kannst ja ausrechnen, bist du lang mit beschäftigt. Ne? Deswegen ist die Folge auch etwas gemächlicher. Das ist das Problem, wenn man einschläft, man verpasst sehr viel mehr. Ja. Aber man kann immer noch 4 Stunden später aufwachen. Also, wie lang ist so eine Einzelfolge jetzt dann? Ja, so 7 bis 10 Minuten kannst du sagen. Ja, und das heißt, wenn du wieder aufwachst mitten in der Nacht, weil du mal wieder pieseln musst, man ist ja schon älter, dann kann es gut sein, dass du aufwachst und immer noch Peter und Bob reden. So, verdammt, ich habe gedacht, ich war jetzt schon längst fertig, Jungs. Und dann habe ich schon wieder auf Stopp gedrückt und am nächsten Abend natürlich wieder von vorn angefangen. Mhm. Scheiße. Ja, bräuchte hier bei uns. Du das nicht vorm Einschlafen dann? Oder? Jetzt ist er eingefroren. Bitte? Nee, warum hörst du das denn nicht vorm Einschlafen? Die Leitung ist kaputt, Herr Liebschner, Löwin Liebschner, komm zurück. Also ich höre dich noch. Ich weiß nicht, wie ich mit der Sexualität umgehen soll, wenn sie eingefroren sind. Ich höre dich nicht noch. Nicht schlimm, die Internetverbindung hat gerade Probleme. Ich rede einfach weiter zu meinen Bräuchen bei uns zu Hause. Ich höre dich noch. Bei meiner Freundin und mir ist es so, jetzt ist er dass wir eigentlich jedes Jahr so ein bisschen den Tanz aufführen. Was machen wir denn jetzt in Wirklichkeit? Was soll das denn? Wozu haben wir jetzt Bock, was zu machen? Und ja, dann wird's dann doch wieder parallel haben wir wahrscheinlich beide gleich weitergesprochen und wir haben schon wieder ein Problem mit der Interverbindung. Alles mir egal, ich rede einfach weiter. Ich war gerade bei meinen Bräuchen angelangt und habe über den Baum gesprochen, dass wir im Endeffekt immer so einen kleinen Eiertanz machen darum. Ja, dieses Jahr Baum, nee, kein Baum, ist teuer, mal gucken, anderen vielleicht nicht. Und eigentlich überredet mich immer meine Freundin, ich bin eigentlich auch schon weihnachtlich eingestellt, aber meine Freundin ist im Endeffekt der Anti-Grinch. Also, wenn du sie am so Anfang Dezember sozusagen anstupst, dann verliert die schon Christbaumkugeln überall hin. Dann haben wir letztens 5 Kisten mit Sachen, die für den Weihnachtsbaum und für die Wohnung bestimmt sind. Wenn du bei uns reinkommst, hast du das Gefühl, Willy Wonka ist bei uns gestorben, mit seiner gesamten Deko. Und heißt, wir haben einen ordentlich geschmückten, amerikanisch angehauchten Weihnachtsbaum. Wir haben einen dicken, fetten Adventskranz bei uns draufstehen. Deswegen sind auch immer traditionell nach den Sonntagen, jetzt im Moment nehmen wir zum Beispiel auf, sind 3 Kerzen schon schön angewachst und vollgestunken. Herr Liebschner winkt wild. Gut, das war jetzt nochmal der Test, ob du überhaupt mich irgendwie... Ja, ich sehe dich noch. Toll. Und Hören auch, ja? Gehören habe ich auch, ja. Auf jeden Fall. Blöd, Mann. Und ist explodiert. Ja, dann gut, haben wir natürlich einen Pärchen-Adventskalender. Wir machen es jetzt nicht so billig wie ihr beide. Ja, wir holen uns nicht hier die 3 Fragezeichen ins Haus und billige Schokolade vom Aldi. Nein, es gibt jeden Tag auch noch ein tolles kleines Geschenk. Ich habe zum Beispiel... Das zeige ich dir. Ich glaube, das muss ich mal ein Foto machen für unsere Webseite, weil wir veröffentlichen bitte keine Fotos von Geschenken aus eurem Pärchenkalender, wenn es geht. Ja, doch, das muss ich zeigen, weil das wurde mir wieder zurückgeschenkt, weil die Frau hat Angst davor. Ich habe ihr nämlich Entchen geschenkt. Ich darf geheimnisvoll dazu sagen, es kommen noch mehr Entchen, aber es sind die bösen Entchen, habe ich mir gedacht. Die sehen so aus, Steffen. Kann man sie so ein bisschen sehen? Ich versuche sie einzeln zu zeigen. Halt mal dichter an die Kamera. Ja, so. Irgendwie. Also, wenn man... Ja. Wenn ich, ein das Auge ist Beispiel, nur, ne? Oder? Genau, ein Zyklop mit einem Horn. Dann haben wir noch eine Teufelsente, die ist rot. Die sieht so aus. Und dazu kommt noch eine, die sieht aus wie ein Serienkiller. Ja. Oder eine Sadomaso-Ente. Also, sagen wir so... Jetzt sehe ich noch eine, die sieht ganz gefährlich aus. Ach, ja. Das bist du. Die hat ein Hemd an, verstehst du? die wurden für mich sogar zurückgeschenkt. So schlimm ist das. Aber macht nichts. Die werde ich auf jeden Fall fotografieren und wir sind immer so aktiv bei uns in Social Media. Wir machen ja so viel. Wir sind ja 24 Stunden, bereiten wir Postings vor, die wir nie absenden. Auch wenn ihr schlaft im Grunde. Auch wenn ihr schlaft, sind wir beide in Facebook unterwegs. Und wenn wir nicht. Dann machen wir lustige kleine Bildchen. Das machen wir mit das war jetzt politisch unkorrekt, das wird rausgepiept. Wollte gerade sagen. Also wirklich. Wir sind natürlich ganz anders eingestellt. Aber zu den ernsten Themen kommen wir später noch. Nein, also wir haben so einen Pärchenkalender, da wird jeden zweiten Tag wird dann für den anderen was geschenkt. Und ich habe dieses Jahr die Ungeraden, sie hat die Geraden, das heißt, sie hat auch die Arschtage für den 6. und den 24. Und sie hat mir sogar, schenkt ihr euch an Nikolaus was? Am 6. Haben wir auch gemacht, ja. Ist das so Tradition bei so vielen Leuten? Ich kenne das von meiner Familie nicht und vergesse das jedes Jahr. Das ist dann meistens so eine Kleinigkeit. Bei mir war es Lego von Green Lantern. Ein Lego. Das Raumschiff. Ein grüner Stein. Nein, das war dieses... Ein Raumschiff? Das war nicht klein, das war riesig groß. Nein, so groß ist es nicht. Das ist jetzt im Grunde die Green Lantern-Figur, die Sinestro-Figur dabei und so ein kleines Raumschiff halt so. Ja. Und hier habe ich auch so ein, aus dem Disney-Store hat man mal so eine kleine Bestellung gemacht, da habe ich ihr so eine Figur von der Grinsekatze. Fand sie ganz toll. Ah, die Grinsekatze, sehr schön. Ich habe geschenkt bekommen das Hemd, was ich gerade anhabe, weil meine Freundin sich denkt, jetzt kann ich hier mal Anti-Sachen schenken. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Und du noch keine Socken bekommst, das alles. Nein, okay. Und sie hat von mir gar nichts bekommen. Socken. Also ich habe ihr nachträglich was geholt, weil ich überrascht war, dass ich doch du was bekommen habe. Ich habe ihr dann Socken geschenkt, mit Löchern vorne drin, weil meine Socken. Ich habe gesagt, geh mal zur Reinigung, lass sie stopfen. Nee, ich habe ihr Christbaumschmuck geschenkt, das passte wieder zu. Sie liebt ja Engelsfiguren, am besten dicke, fette Engel. Sie hat irgendwie, seitdem sie mit mir zusammen ist, steht sie voll auf dicke, fette Figuren. Sie hat sich einen dicken, fetten Bengel gesucht, ne? Sie hat sich einen dicken, fetten Bengel gesucht, den sie an den Weihnachtsbaum gehängt hat. Und ich will die ganze Zeit, um es weihnachtlich zwischen uns beiden zu machen, ein Feuerzeug suchen. Aber das liegt wahrscheinlich außerhalb meines Raumes. Bitte nicht mit Feuer spielen, Basti. Ja. Weiß nicht, aber wir waren da gerade bei Geschenke. Ich weiß nicht, wollen wir da gerade mal irgendwo hinschwenken? Oder ja, können wir gleich machen. Aber eine Sache mit Feuer möchte ich noch erzählen. Hast du das mitbekommen? Hast du das Foto gesehen von meinem Laptop? Brennende. Nee. Hast du das nicht gesehen? Du warst wahrscheinlich in Hamburg zu der Zeit. Was dann? Ich glaube, vor 1-2 Wochen, ich mache ja gerade dieses Advent, wobei das jetzt wahrscheinlich pausieren wird, weil ich im Moment nicht mehr dazu komme. Jeden Tag ein Video, Heiligabend, bla bla bla, keine Schleichwerbung jetzt. Habe ich einmal ein Video gemacht, ich nehme mir immer 4 Kerzen mit und ich stelle dich auf so eine billige Kiste und rede dann über Comics oder sonst irgendwas. Mhm. Und habe dann leider bei einer ausufernden Aktion, als ich nämlich in einem Video alle meine YouTube-Abonnenten in einem Freestyle verpackt habe, richtig schön schlecht, habe ich eine ausufernde Geste gemacht. In einem Freestyle-Rap. Ich habe die ganze Zeit versucht zu reimen. Das heißt, du bist übrigens auch in diesem Rap drin, zur Info. Musst du dir also anschauen. Muss ich also mal gucken. Ja, es ist sehr schwer, was sich reimt auf Steffen Liebschner. Aber egal, auf jeden Fall habe ich so eine ausufernde Geste gemacht, dass die gesamten Wachskerzen sich über der Tastatur von meinem Laptop entleert haben. Und den Moment ist auf Film festgehalten. Ich gucke also runter, habe diesen 1-2-sekündigen, was ist da gerade passiert? Und seitdem klemmt bei mir die Entferntaste. Und die Return-Taste ist auch ein bisschen schwierig. Ja, das wollte ich nur mal zum Thema Wachs erzählen. Ich darf dir auch sagen, in das Mikro, in das ich reinspreche. Was? Welcher war das dann? Welcher Advent? Da steht. Also jetzt huckt er auch noch mitten während der Aufnahme. Ist ja schrecklich. Ja. Kannst du dich mal konzentrieren, Junge? Mach. Da steht plus 100 Abonnenten Special oder sowas. 100 plus, auf jeden Fall. 100 plus, genau. Und dort ist ganz am Ende des Films passiert das und ich schrecke ein bisschen auf. 100 Abonnenten kackt die Wand an, war das? Nein, das ist das, wo ich gesagt habe, das habe ich gewonnen, die 100 Abonnenten. Aber danach ist ein 100-Plus-Abonnenten-Special. Hör doch zu, Junge! Ja. Auf jeden Fall, auf meinem Mikro sind auch im Moment Wachsflecken drauf. Also es hat sogar das Mikro ein bisschen angeritzt. Überall ist jetzt ein bisschen Wachs drauf. Sehr weihnachtlich. Ich überlege noch, ob ich ein bisschen Zimt drüber streuen soll, mein Laptop, damit das Weihnachtsfeeling total rübergeht. Es sieht wirklich so aus, als hätte ich auch meine Taste voll unaniert. So sieht das aus, meine Tastatur. Weißt du, richtig ekelhaft. Mhm. Und die Zeiten sind ja vorbei. Ja, das zu geschenken, aber wir wollten auf was viel. Jetzt guckt er wirklich während der Folge. So so strukturell. So, Da könnte ich mich aufregen. Warum habe ich dir bloß was angetan? Das ist ja ganz. Das tut mir aber auch sehr leid. Du kannst dir ja vielleicht mal bis zum Ende angucken, dann tust du mal einem Menschen was Gutes. Da ist der Basti. Basti im Stereo. Muss das jetzt während der Sendung laufen lassen? Kannst du das bitte dann wenigstens bis zum Ende spulen, wenn du das sehen kannst? Ich wollte nämlich jetzt zu Geschenken schon was überleiten, wenn du da rumfuchtelst. Ja, ich. Denn du bist nicht ganz. Zum Ende. Du bist gar nicht so, befreit davon, dieses Jahr gewichtelt worden zu sein. Denn Steffen, in unserer riesigen Redaktion, in unserer Etage 13 Redaktion, da auch mal schöne Grüße an die Manu und an die Bettina. Ihr macht das Catering immer sehr gut. Dem Steffen schmecken seine Eier, die es jeder isst. Du isst doch mal diese ekligen Eier jedes Jahr. Weißt du noch? War das nicht wieder in der letzten Folge, wo du immer schon ekligen Eier gegessen hast? Ja. Wäre noch schlimm, wenn es Senfeier wären. Halbe Eier. Und ich krieg immer nur Süßigkeiten. Heute präsentiert von Rittersport Weißcrisp, aber es gibt auch schöne andere Schokolade. zum Beispiel Milka oder Two Girls One Cup Schokolade. Alles lecker. Girls One Cup. Aber wir verschweichen ab. Wie heißen unsere Catering-Damen? Was hast du gerade gesagt? Manu und Christina. Ja. Grüß dich auch mal. Wir haben nämlich bei uns vor der Arbeit, Steffen, deswegen ist mir das eingefallen, haben wir nämlich vor der Arbeit ein riesiges Plakat draußen hängt von einer Stromfirma, die gelben Strom herstellt. Vielleicht kommst du drauf. Und die, es gibt aber auch andere gute Stromfirmen, naja, es gibt wie auch zum Beispiel E.ON oder mit dem Strom schwimmen Strom. Auf jeden Fall haben die ein tolles Plakat draußen, da steht immer drauf: Liebe Blablabla und Blablabla, danke für euer lecker Essen jeden Tag. Und dann denke ich mir so, das steht jede zweite Woche da. Das ist ja nett gemeint, wenn es einmal ein Tag ist, ne? Aber jetzt ist das seit 2 Wochen dank ihrer blöden Catering-Dame nur bei uns vor der Tür, als wäre, es ist total nett gemeint, ne? Aber eigentlich schon ein bisschen billig. Okay, das ist der pure Neid. Ich fände es auch toll, wenn man bei mir auf der Arbeit sagen würde: Bastian, schön, dass du die ganze Zeit nur vom Computer hängst und Facebook besuchst. Du bist der Beste. Wir stecken dir was in den Mund. Aber wir waren beim Thema Geschenke, wir waren ein ganz klein wenig abgeschwurft. Jetzt hab ich nur aus dem Konzept gefragt. Steffen ist wieder schön in seiner eigenen Liebschnerwelt. Dass ich das nochmal schaffe, ey. Du hast was bekommen. Ich hab dich nämlich gezogen, kleiner Wichtelmann. Bei unserem Wichtelding. Genau? Ich hab gezogen, dich zu beschenken. Und du hast ja, glaube ich, mich gezogen bei unserem internen Etage 13 Wichteln. Mein Geschenk ist nicht da. Wann haben wir das gemacht? Steffen, ich finde das aller Ehren wert, dass du mir nichts geschenkt hast. Du bist genauso gut wie meine ganze Familie. Nein. Tut mir leid. Ich habe dem Steffen etwas losgeschickt und habe direkt an ihn gedacht, als ich es gesehen habe, und habe gedacht, ich hatte ja auch Geburtstag. Ich dachte, das wäre zum Geburtstag gewesen. Ja. Das muss jetzt extra noch untergebracht werden, ne? Du weißt schon, dass ich in ungefähr einem Monat auch selber Geburtstag habe. Keiner wird dran denken. Ja, dann kriegst du auch ein Geschenk von mir. Ja, aber das ist jetzt zu Weihnachten. Fürs Geburtstag habe ich was ganz anderes vorbereitet. Das kommt wahrscheinlich an Silvester. Das ist schön. Ja, dann, lieber Steffen, würde ich da mal vorschlagen, pack doch mal aus. Ich bin gespannt. Das kann jetzt etwas, also es steht also zumindest schon mal drauf. Das kann man ja mal vorlesen. Bitte. Erst am Tag der Aufnahme aufmachen, du kleiner neugieriger Junge. Dein Etage 13 Kollege Basti. Halbes Geschenk ist übrigens das Hashtag, mit dem wir das bewerben. Hashtag halbes Geschenk. Hashtag. Oh, guck mal, das blinkert. Oh, guck mal, das blinkert. Oh, ich wusste auch gar nicht, dass es blinkt. Das ist ja cool. Dabei habe ich extra gesagt, bitte nur das billige Zellophanpapier benutzen. Schrecklich, dass sie sich nicht dran halten. Das mag ich. Ah, oh, das ist doch schon das Geschenk, Steffen. Das, was so blinkt, das ist doch schon das Geschenk. Das ist das Papier, habe ich dir geschenkt. Ich habe dir Müll geschickt. Da wird sich aber der Postbote gefreut. Er ist so begeistert von seinem Geschenk. Ich merke das schon. Ja, ich bin ja ein Disney-Fan. Und als Deutscher kenne ich natürlich auch den Film Frozen oder wie auf Deutsch hieß, die Eiskönigin. Echt, der ist von Madonna. Es entpackt sich vor mir ein Merchandise-Artikel. Das heißt, das ist das Light-Up Diary. Ich krieg grad Diarrhoe. Zeig da mal für mich. Ich muss es auch noch mal sehen. Sehr, sehr schön. Blinkt das so oder blinkt? Hat das Geschenkpapier jetzt geblinkt? Ich glaube, das blinkt. Warte, ja, das blinkt. Wenn man hier oben aufgeht, ein auf blinkendes Frozen. Weißt du was? Ja. Vielen Dank. Kommt schon wieder. Moment, hier. Ich krieg grad, die Frozen-Prinzessin kommt schon wieder durch die Tür. Sie weiß, dass wir Aufnahmen haben, möchte aber doch immer einen Gastauftritt haben. Hallo, komm doch rein, mal. Bianca. Was können wir denn tun? Was wichtig ist? Ich mach weiter auf inzwischen. Es gibt ganz unangenehme Geräusche. Steffen, sie hat gesagt, du sollst leiser reden, du bist so laut. Oh. Das ist denn die Hausmeisterin, sagt, die Hälfte der Sendung ist schon rum. Ja. Also ich habe jetzt hier ein Buch in der Hand, quasi, das, wenn man auf die Dings drückt, leuchtet, auf die Schneeflocke. Hm? Mhm. Ja. Und das ist ein, wie mir der Titel verrät, ein Tagebuch, ne? Du willst mich richtig. So richtig quälen, ne? Ja. Du bist doch bekannt für deine vielen Tagebucheinträge. Steffen, das ist jetzt auch verbunden mit einer kleinen Aufgabe. Du musst jetzt ab sofort für immer ein kleines Tagebuch führen bis zur nächsten Aufnahme von der Etage 13. Das ist damit deine Aufgabe, die noch dazu kommt. Das heißt, du wirst auch jedes Mal aus deinem Tagebuch ein bisschen vorlesen dürfen. So viel zum Thema Löwin Liebschner. Jetzt gibt's auch das Tagebuch von Steffen Liebschner vor jeder Aufnahme. Und ich muss euch leider dazu sagen, dass Steffen leider rausgefallen ist aus der Konversation. Es macht aber nichts. Ich weiß ganz genau, er wird parallel jetzt reden und ich werde parallel reden. Das ist dann gut, weil denn dann habt ihr viel mehr Content. Dann habt ihr doppelten Content. Ist das nicht toll? Vielleicht warte ich auch einfach, bis er wieder da ist. Nachher redet er sich wie ein Wolf. Ich kenne ihn ja. Wo haben wir denn jetzt? Hast du zum Anrufen da? Mal gucken, ob es funktioniert. Videoanruf von Basti, ja, aber ich krieg's nicht aufs große. Jetzt. Ha! Es klingelt. Anruf beendet. Dankeschön. Vielen Dank. Nochmal. Oh, ich kann eine Nachricht in dem Ton hinterlassen. Hallo Steffen, hier ist dein Kollege Bastian aus der Etage 13. Wir haben gerade eine Live-Aufnahme. Ist ein bisschen schlecht, dein Anrufbeantworter geht noch ran. Könntest du bitte wieder rangehen? Oh, der ruft selber an. Hallo? Oh, jetzt sehen wir nur noch ein Standbild eines jungen, agilen Steffen Liebschner. Das freut mich. Naja, vielleicht kommt er auch mal irgendwann wieder. Oh, da hat er wieder aufgelegt. Nee. Und da ruft er nochmal an. Jetzt klingt es wenigstens mal. Hallo. Ah, jetzt ja. Mann. Was ist denn da los bei dir? Keine Ahnung. Ich habe versucht, das ist auf einmal ausgestiegen, das Programm. Und dann habe ich alles versucht, dich anzurufen. Aber da hast du versucht, wahrscheinlich mich auch anzurufen. Bei mir war gerade die Nachbarschutzwache da und hat mich verprügelt, weil wir zu laut sind. Oh. So, ja, gut, dass ich die Aufgabe nicht mehr hören konnte. Ja, das ist gut, dann erzähle ich sie nochmal. Denn Das ist doch uninteressant für die Hörer, die haben das doch jetzt schon gehört. Lieber Steffen, bis zu jeder nächsten Ausgabe der 13. Etage musst du bei den nächsten Ausgaben immer ein bisschen Tagebuch führen und dann da ein bisschen draus vorlesen, denn ich habe schon ganz viele Mails erhalten, zum Beispiel von Nightsub 6868, falls du unsere Lieblingsleser noch kennst, unseren Fanfiction-Autor, der meinte zu mir, er würde gern mehr von dir kennenlernen, lieber Steffen. Und deswegen freue ich mich, dass wir ab sofort die neue Rubrik Tage des Steffens in der Etage 13 du weißt uns schon, haben dass dürfen. Das so nicht funktionieren wird, ne? doch, das wird schon so funktionieren. So überhaupt nicht, nee, weil ich habe für sowas überhaupt keine kein Durchhaltevermögen, sag ich mal. Also du musst auch nicht jeden Tag schreiben. Mich würde es ja einfach freuen. Wir müssen den Zuschauern mal erklären, wir sehen uns ja nicht jeden Tag, der Steffen und ich, weil wir haben ja einen Hausmeister-Service engagiert, um die 13. Etage dann nebenher noch auflaufen zu lassen. Aber ich hab mit deiner besseren Hälfte gesprochen. Sie meinte, du wärst langsam Analphabet, so wenig, wie du noch mit der Handschrift machen würdest. Mhm. Und deswegen sollst du jetzt in dein Frozen-Tagebuch auch immer schön ein bisschen reinschreiben. Das ist eine Verschwendung für diese schöne Frozen. Und Steffen, ich würde mich freuen. Ich habe da zwei Mädels im Bekanntenkreis, zwei ganz kleine. Das ist toll, dass du mich jetzt verkuppeln willst. Ja, das ist toll. Das interessiert mich ein Scheiß. Die würden sich da total drüber freuen und da ganz gerne reinmalen. Die würden sich auch total über dieses Funkeln freuen. Ja, das ist ja super. Dann bestellst du über Amazon, ist günstig. Also Steffen, das wäre schön, wenn du das machen würdest. Und von mir aus kannst du auch jetzt, ich finde ja schön, ich krieg ja zu dir, ich krieg das haptisch ja jetzt gerade nicht mit, was du alles durch deinen Kopf so durchgehst. Würdest du den ersten, also ein, zwei Sätze direkt am Anfang in der ersten Seite für mich reinschreiben und schon wieder ist das Internet weg. Mich kotzt heute aber auch an, echt Steffen. Immer wenn ich dir was beibringen will. Warum steigt der ständig aus? Also tja, Herrschaften. Und schon sind wir alleine wieder hier in meinem privaten Domizil. Steffen Liebschner alleine und ich alleine. Was kann es Schrecklicheres geben als diese Distanz zwischen uns beiden? Vielleicht ist das ja auch einfach Steffen, der jedes Mal auffliegt, weil er gar keinen Bock mehr hat. Hat ihn meine Aufgabe so sehr gekränkt? Hat das wirklich... Kann er in Wirklichkeit nicht schreiben? Da muss ich gleich mal nachfragen. Ach, bin ich jetzt aber ein bisschen gespannt. Ich rufe jetzt mal an. Jetzt mal mit dem anderen Gerät. Ich schwenke mal kurz aufs andere Gerät um. Vielleicht tue ich jetzt einfach so, als wäre die Tonqualität extra irgendwie mal ein bisschen schlecht. Werde ich meine Stimme ein bisschen verstellen. Wenn wir ihn erreichen. Hallo? Hallo. Hallo, Steffen. Jetzt, also ich bin jetzt mal auf ein anderes Gerät umgeschwenkt, weil irgendwie will das iPad heute nicht so wirklich. Musst du dafür auch den Aufnahmeknopf nochmal drücken? Nein, muss ich nicht. Okay. Wir lassen alles so laufen. Ich habe dich jetzt nur auf dem anderen Screen quasi. Alles klar. So, warte mal kurz. Dann stelle ich dich mal kurz ab. Das bumpert gerade ein bisschen, aber macht halt nichts. So. Okay. Und du rutschst weg. Naja, soll heute einfach nicht sein. Warte mal. Weihnachtszeit. Warum sprichst du denn das so komisch? Ich spreche gar nicht komisch. Was meinst du? Siehst du mich eigentlich? Ja, ich sehe nur dein Bild. Ja, ach so. Ich hatte eigentlich Video gesagt, aber naja gut. So, besser. Ah, kannst das Bild wieder dran machen. Ja. So, jetzt. Steffen, kannst du jetzt endlich mal, damit wir das auch jetzt hinter uns kriegen, diese Geschenkmanie, auch zwei Sätze in das Buch reinschreiben, die mich persönlich ein bisschen berühren würden, damit ich auch ein bisschen heulen muss vor Laufen. Jetzt? Ja, jetzt. Du musst es halt laut vorlesen. Ja, dann tu doch einfach so, du Dämmel. Nein. Weil dann muss ich die nachher wieder abschreiben. Steffen, nun also. Komm, ich... Ja, okay, ich bin gespannt. Oh, ich bin so gespannt. Warte mal. Also, ich habe jetzt wirklich keinen Stift hier, aber ich diktiere. Ich werde mal eben ein Taschentuch zucken. Ja. Es ist so, Moment, Aufnahme, Datum. Was haben wir denn heute? Brauchst du gar nicht schniffen. Ich habe gedacht, ich nutze das Taschentuch schon mal so lange, wie das dauert. Was haben wir denn heute eigentlich? Ich kann es gerade nicht sehen. Kannst du mir mal kurz das Datum sagen? Ja, wir haben heute den 18. So, dann schreibe ich jetzt den 18.12. Der liebe Basti hat mir dieses Buch geschenkt. Und es leuchtet, wenn ich drauf drücke. Genauso haben meine Augen geleuchtet, als ich das gesehen habe. Ich werde dieses Buch reichlich füllen. Mit Worten. Oh Gott, mit Worten. Manchmal auch mit Liedtexten. Oh, so ein Poet. Und manchmal auch mit Weisheiten. Oh Gott, ist das schlimm. Liebes Tagebuch. Ich freue mich. Oh, so. Sehr schön, Steff. Ja. Oh. Mir läuft die Nase raus, die Tränen. Blöd, dass ich jetzt gerade was trinken musste, aber naja, gut. Ja, macht nichts. Wir sind heute super abgestimmt, zeitlich. Ich musste auch gerade rotzen. So. Ich freue mich, Steffen. Ich freue mich ehrlich, dass dir das Geschenk so viel Spaß macht, dass du es deinen zwei Nichten oder wem auch immer schenken wirst. Ich wollte dir eigentlich schon. Ich schreibe aber vorher noch was rein. Für deine zwei Nichten, das ist toll. Ich wollte dich was gefragt haben. Kannst du. Das wollte ich dich zu Aladdin noch gefragt haben. Sind aber nicht meine Nichten, aber egal. Ja. Kannst du den Songtext von dem Titellied von Aladdin, kannst du den singen? Arabian. Ja, nee, das kann ja jeder. Kannst du auch den ganzen Text? Nein. Du kannst nicht diesen Sprecher anfangen. Das hätte ich jetzt bei dir auch gedacht. Der fängt auch mit dieser dunklen Stimme an. Nee, kann ich gerade nicht. Mach Weil du. Ich muss ja sagen, ich habe ihn gerade hier vorliegen. Und das ist schön, dass du ihn vorliegen hast. Mit Vorlage hätte ich das vielleicht auch geschafft. Ja, aber weißt du auch die Intonation davon? Ich bin nämlich nicht mehr ganz sicher. Ich sehe den ja gerade hier. Also es im Musical ist es so, dass es der Ginny singt. Der hat auch eine dunkle Stimme? Nicht so wirklich. Also der geht eher in eine hellere Stimme. Also nee, ist keine dumpfe Stimme in dem Sinne. Also ich habe folgende Textzeilen habe ich noch mit dunkler Stimme im Kopf. Zwar fängt's an die Serie mit Komm mit mir in ein Land und dann kommt ein exotischer Fleck als nächster Satz. Das ist aber jetzt die Serie. Ich rede von der Serie, ich rede nicht von dem Scheiß hier Film und so ein Scheiß. Ich rede von der coolen Serie. Ja, aber das Musical ist ja auch von dem Film. Ja, ist mir doch egal. Also hätte sein können, dass du kennst schon mal diese Serien auch gut aus. So, dann kommt das kenne ich dann auch wieder. Trau dich nur, komm vorbei, geh zum Teppichverleih und flieg hin zur arabischen Nacht. Ja. Boah, richtig. Das ist cool. Und dann bei arabischen Nächten kommt arabische Nächte, scheint der Mond auf das Land, gewandt sei der Tod, der hier was verlor im ewigen Sand. Was denn bitte? Das kann ich ja gar nicht. Komisch. Ja. Egal. Nee, das wollte ich nur gefragt haben. Aber kommen wir doch endlich mal wieder zurück. Was ein Chaos hier, Weihnachten. Ja. Steffen, was hast du denn noch in deinem Themenköcher drin? Willst du da bestimmt noch mit mir über irgendwas reden? Wir haben doch keine Themen. Ja, du hast gesagt, du hättest Themen dabei. Nee, ich habe gesagt, wir haben keine Themen und trotzdem Themen. Aber okay. die man eigentlich, also das Geschenk hat man und also das Wichteln, das einseitige. Das halbes Eiwichteln und dann das... Geschenk, halbes Geschenk, Hashtag. Ja. Also, Steffen, gut, dann habe ich mir etwas überlegt in der Zeit, wo ich kein Internet hatte mit dir, was wahrscheinlich in 3 Minuten wieder passieren wird. Nee, mal gucken. Das und zwar habe ich einen anderen Podcast mal gehört. Es gibt so eine Tradition bei Podcast-Leuten, den Podcast möchte ich nicht erwähnen. Es ist zur Tradition geworden, an Weihnachten, was bin ich oder wer bin ich zu spielen. Ja. Das habe ich aus irgendeinem Pillow-Podcast rausgehört. Ich glaube, wir machen das ein bisschen cooler. Wir sind ja auch nur 2 Leute, dann geht das auch was schneller. Wir spielen, welcher Podcast bin ich? Oh Gott. Weil wir haben ja heute eine Podcast-Empfehlung. Da können wir aber auch am besten die alten nehmen, die wir bis jetzt gemacht haben, weil vielleicht kennt der andere den ja gar nicht. Das wäre ja ein bisschen schwierig. Und ich habe dazu diese Post-its vorbereitet. Und ich werde dir jetzt meinen einfach an meinen Desktop kleben. Mhm. Und ich habe folgende Idee. Wir spielen jetzt, warte mal, wenn du aber deinen an mein, was, wie? Ich klebe dir das, was ich für dich denke, an meinen Desktop und du machst das mit einem Zettel an deinem Desktop. Oder ich habe nichts zum Schreiben hier, immer noch nicht. Ja, dann denk dir doch was, du Doofkopf. So. Hast du Post-its? Nein, ja nicht hier jetzt. Man, du musst mich besser auf sowas vorbereiten. Wo sind denn diese Post-its? Ganz weit weg. Lüg doch nicht, die sind doch einfach nur 3 Meter von dem Fan, weil du ein fauler Nerd bist, hast keinen Bock aufzustehen. Richtig. Der geht auch die 3 Meter eben nicht überbrückt so lange. Der macht mich wahnsinnig, dieser Mensch. Also überbrück. Also, und zwar folgendermaßen habe ich mir gedacht, kommst dieses Spiel. Und in der Zeit werden wir jetzt Steffen Liebschner beobachten, wie er durch seine Wohnung geht. Es ist eine richtige Roam-Tour. Geil, Steffen Liebschner, ich mache das ein bisschen reportagestylmäßig. Steffen bewegt sich gerade aus einem Türrahmen hinaus und oben ist alles schön dunkelblau. Und da ist ein rotes Licht, krass. Und oh nein, da ist seine Green Lantern-Sammlung. Und was ist das? Das ist ja seine Ehefrau angekettet, die an der Heizung. Schrecklich. Entschuldigung, ich wollte nur Frau sagen. Auf jeden Fall, da oben sehe ich eine Goofy-Bild mit einem Hitlerbärtchen. Ach nee, war gar kein Hitlerbärtchen, war nur ein Schlagstock. Also es ist schon ein bisschen brutal, was Steffen Liebschner in seiner Wohnung so drin zu sehen hat. Jetzt gerade geht er weiter durch seinen 50 Shades of Grey Keller. Da ist auf jeden Fall eine große Ansammlung an Wachskerzen und 9-schwänzigen Peitschen dabei. Er hat schon mal einen Stift auf jeden Fall gefunden. Könnte aber auch einen riesengroßen Dildo sein. Man weiß ja nicht, mit was Steffen Liebschner so privat schreibt. Da müssen wir echt schauen. Jetzt geht er weiter. Ich sehe gerade einen Speicher da oben. Ist schon richtig interessant. Krasse Sache. Also einen Stift hat er schon mal, aber hat er auch die Post-its. Die Post-its habe ich nicht gesehen. Und also wieder zurück aus seiner Roomtour. Ja. Hi Steffen. Hallo. Achso, warte mal, ich muss erst wieder die anderen Kopfhörer aufsetzen noch. Ja, klar. So. Ja. Post-its auch? Ein Post-it habe ich, ja. Ein einziges? Ja, das reicht doch. Nee, hättest du alle mitgebracht. Ich wollte jetzt dazu aufrufen, dass wir noch eine lustige Sache machen. Und zwar... ich geh nochmal los. Du kannst weiter erzählen, ich höre dich... Aber vielleicht überlege ich mir auch einfach, während er läuft, einfach das Ganze mit den vielen Post-its einfach wieder wegzulassen. Ja, und wir sehen schon wieder Steffen Liebschner, wie er unterwegs ist durch seine hell erleuchtete Wohnung. Aber um die Post-its zu holen, geht er nicht durch seinen 50 Shades of Grey Keller, sondern durch sein Harry Potter Wohnzimmer. Das ist ja richtig krass. Mein Gott, so viele kleine Jungs mit Blitzen auf dem Kopf. Ob das was sowas bedeuten soll? Ob er vielleicht bei den katholischen Messdienern dabei gewesen ist und sich was abgeguckt hat? Ist das schön, wenn er nichts dazu sagen kann? Ist das tolle. So bin ich wieder da. Ja, toll. So. Freut mich, wenn es kein Dementi geben kann. Dementi, Dementi, Dementi. So. Und zwar... Alles ist erstunken und erlogen. So. Das muss dazu gesagt werden. Steffen, du schreibst jetzt einen Podcast auf und ich auch. Und dann kleben wir den einfach an unseren Desktop. Ich schreibe jetzt einen auf. Musst du den kennen? Also es wäre, glaube ich, hilfreicher, wenn wir den schon mal in den letzten 8 Folgen gemacht haben. Oder wenigstens du das Gefühl so, haben könntest. Oh, ah. So ein Technikproblem. Ja, du machst das schon. Also wir suchen uns jetzt einen aus, entweder einen, den wir schon gemacht haben, oder bei dem wir das Gefühl haben, dass der andere ihn definitiv kennt. Das sollte schon wichtig sein, weil sonst haben wir das Problem, dass wir uns endlos kaputt raten. Aber wir können ja auch nach Namen fragen. Ich habe übrigens dann auch noch eine neue Idee, aber gut, wir machen gleich weiter. So, ja. Ja, wir machen gleich weiter. Ich schreibe jetzt auf, Moment. Und lass uns doch mal eine Challenge draus machen dann übrigens. Immer mit diesen Challenge, mit diesem kompetitiven Kack. Ich habe auch einen Wetteinsatz. Ja, was denn? Schon wieder nackt zu sitzen vor der Computer, das hatten wir schon mal in der Sendung. Das war jetzt auch nicht so praktisch. Ein Wetteinsatz. Was denn? Soll ich Tagebuch schreiben? Nein. Obwohl, nee, wer die Challenge verliert, ja, der muss die Folge schneiden. Ganz originell. Nee. Doch. Ich habe die letzte Folge gestellt, du bist wieder dran. Ja. Das ist schon verloren. Challenge. Wenn du Challenges spielen willst, das ist die Challenge. Ich will aber keine Challenge spielen, es ist ja nur ein Post-it-Spiel. So. Bei diesem Podcast, von dem ich das her, war nicht das auch keine Challenge. Nicht zurückziehen. So. Ich zieh zurück. Also unser nächstes Thema. Nächstes Thema ist jetzt Klaustrophobie in der Weihnachtszeit. Ich schreibe ja auch auf, Moment. Ich schreibe jetzt einen Podcast auf. Ich auch. Wenn dieser Stift schreibt. Ich muss auch mal ganz scharf überlegen. Jetzt habe ich einen Stift, aber der schreibt nicht. Ach, Steffen. Da musst du vielleicht nochmal durch den 50 Shades of Grey Keller gehen. Ja, okay, ich merke mir jetzt einfach meinen Podcast. Das ist ja echt nicht peinlich. Ich klebe meinen hier, direkt damit du es Bescheid weißt. Ja, ich klebe jetzt auch meinen hier, aber... ja, steht da ist überhaupt nichts drauf auf dem Zettel. Das kann selbst ich sehen, Dösel. Aber ist... Achso, ich mache ein Foto. Jetzt, kennst du diesen alten Tipp, dass man den anfeuchten muss mit der Zunge? Nein, das mache ich nicht. So. Ich auch nicht. Ich habe den früher in meinen Popo gesteckt. Da ging es auch. Das ist das schlecht. Ich schreibe gerade auf. Also wer verliert, der muss... Kannst du das bitte laut vorlesen, wenn du es aufschreibst? Das wird mir richtig gefallen. So. Jürgen Domi an. Nein, ich mache jetzt kein Foto davon, aber das steht jetzt hier. So. Ich habe ein Foto bei mir gemacht. Was bist denn du für ein Arsch? Warum soll ich denn ein Foto machen? Ja, damit wir das auch mal veröffentlichen können, damit wir mal Material haben. Ja. Sonst macht das doch gar keinen Sinn mit den Post-its. Denk mal ein bisschen in Social Media. Denk mal ein bisschen hier cross in Social und so. Da muss ich sie ja nochmal in schön schreiben. Das kann man doch wohl lesen. Meinen kann man auch nicht lesen. Der macht mich wahnsinnig, dieser Mensch. Wie schreibt man nochmal? Jürgen. Wieso mache ich eine Mischung aus? Ich habe Glühwein getrunken. So, okay. Ja, ich hab's jetzt. Okay. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir sind auch erlaubt, nach dem Begriff an sich, wenn man gar nicht mehr weiterkommen sollte, zu fragen. Das heißt, man kann dann auch fragen, besteht mein Wort aus Blabla. Aber wir fangen erstmal in der Podcast-Riege an. Du darfst anfangen, weil ich das Spiel vorgeschlagen habe. Ja, hast du gerade dein Post-it kaputt gemacht? Was habe ich kaputt gemacht? Hast du gerade dein Post-it kaputt gemacht? Nein, ich habe die alten, die nicht funktioniert haben. Und wer verliert, der muss den Podcast machen. Nein! Was soll ich jetzt fragen? Achso. Ja oder nein fragen, kennt man doch das Spiel. Also wir spielen Bist Wer bin ich? Bist du ein Podcast mit bestimmten Themengebiet? Nein, nicht unbedingt. Ja, nein, nicht unbedingt. Also nein. Aber eher nein. Nein, okay. Bist du ein Podcast mit einem bestimmten Themengebiet? Oder wusste ich das nur? Nein, nicht unbedingt. Sehr gut, dann bist du jetzt dran. Aber... Gut, weiter. Aber gut, du bist dran. Bist du ein Plauder-Podcast im üblichen Sinne? Also das heißt... Ja. Ja. Ja. Etage 13. Nein. Too easy, my friend. bist du ein Podcast, in dem nur zwei Leute miteinander reden? Nein. Okay. Du bist dran. Ach so, Okay, spielt das so oft in seinem eigenen anderen Podcast? Weiß nicht, wie es geht. Bist du ein Podcast, in dem mehrere Leute sprechen? Das überrascht mich, dass du das jetzt fragst. Ja. Bist du ein Podcast, in dem mehr als drei Personen sprechen? Kommt drauf an. Mal so, mal so. Also kann ich eher sagen, ja, nein. Aber kein Podcast zu einem bestimmten Thema? Der gesamte Podcast, nein. Okay. Verstehe. Achso. Ich bin dran. Das heißt, es sind mehrere Leute. Nein. Ah ja, okay. Bist du ein... Ja, was heißt der ganze Podcast? Geht er um ein bestimmtes Themengebiet? Also grobe Richtung jetzt? Ein einziges Nein. Nein. Okay. Das heißt, in meinem Podcast ist nur eine Person. Ja. Diese Person ist männlich. Ja. Diese Person hat nur ein bestimmtes Thema. Nein. Okay. Mhm. Ich versuche jetzt mal ins Blaue zu raten. Homer J. Nein. Nein. Dein Podcast ist Outdoor. Nicht zu Hause. Nein. Okay. Ist zu Hause. Also, ja. Ja. Also Indoor, sag ich dann. Indoor, Indoor auf jeden Fall. Ja. Zu Indoor. Hause weiß ich jetzt nicht. Der Podcast ist ein Indoor. Richtig. Dein Podcast ist ein Indoor-Podcast? Ja, ein Indoor-Podcast. Ja? Ja. Hat dein Podcast Filme als Themengebiet? Auch. Auch. Hat dein Podcast Comics als Themengebiet? Nein. Nein. Meins ist ein Indoor-Podcast. Haben wir ja festgestellt. Ich habe dich ja vorher gefragt, ob es ein Outdoor-Podcast ist. Ja. Gut. Ups. Mhm. Ich habe verschiedene Themen. Na, ich habe gefragt, ob er nur ein Thema hat. Ja, hat verschiedene Themen. Mhm. Ich bin ein Podcast, der immer mit einer festen Länge. Also er dauert immer 20 Minuten, er dauert immer 30 Minuten, so rundherum. Also ungefähr circa mal ungefähr, gleich. Ja. Mhm. Ungefähr, okay. Ich dauere ungefähr, ich bin unter einer Stunde. Ja. Mhm. Richtet sich mein Podcast auf ein bestimmtes Land, so themenmäßig, oder? Nein. Okay, alles klar. Mein Podcast ist ein längeres Format. Mhm. Ja? Ja. Aber hat nicht zwangsläufig nur drei Teilnehmer? Genau. Besteht das Kernteam aus drei Teilnehmern? Nein, eigentlich nicht. Nein, okay. Mhm. Der Name von dem Podcast-Hoster ist nicht in dem Podcast-Titel drin. Quasi doch. Weiß ich jetzt nicht so genau. Wie ist okay. denn das da? Nee, also der echte Name nicht. Nein. Der echte Name nicht, okay. Nein, nein, nein. Okay. Eine Art Codename ist drin, ja. Also das so als Tipp. Ja. Es sind aber auch nicht weniger als drei Teilnehmer. Oder auch. Also es weniger als drei Teilnehmer ist eher selten. Also sag ich mal ja. Hab vergessen, wie die Frage ist, aber ich sag einfach mal ja. Okay. ich hab grad überhaupt keine Ahnung. Und den hatten wir auch schon, ja? Ich glaube, den an sich hatten wir nicht, aber wir hatten Verwandtes drin. Deswegen könntest du drauf kommen, wenn du mich kennst. Na super. Ja, doch. Ich habe was genommen, wo ich denke, dass du es rausfinden kannst. Also so fies bin ich nicht. Ja, weil ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie an Radio Nukula noch gedacht. Mhm. Aber der ist es nicht, ne? Ist das eine Frage? Ist es Radio Nukula? Nein. Nein. That was too easy. Ich habe einen Nicknamen, den ich meistens benutze. Ne? Mhm. Mhm. Quasi, ja. Quasi. Zumindest ist es auch ein Twitter-Hashtag oder ein Twitter-Handle von der Person, ja. Genau. Mhm. Diesen Podcast hatten wir schon mal in einer der Episoden. Ja. Fuck. Da ich ein schlechtes Gedächtnis habe, ist das noch schlimmer, als wenn wir es nicht gehabt hätten. Weil jetzt kram ich natürlich in allen Folgen nach, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. meine Themen drehen sich aber in einem bestimmten Bereich. Das ist, glaube ich, zu vage formuliert. Frag noch mal anders, ja. Mm, Also ich bin nur eine Person in dem Podcast, ne? Ich bin unter einer Stunde, habe eine feste Zeit ungefähr. Ich Was war das mit der Stunde gerade? Unter einer Stunde. Achso, unter einer Stunde, ja. Okay. Hat wer gesagt. Und ja, okay. das wird's auch nicht sein. Aber mein Nickname ist nicht zufällig auch ein Kuscheltier. Nein. Das ist definitiv nicht das, was ich im Kopf habe. Bitteschön. Hallo. Puh, was könnte das doch sein? Aber es ist ein Audio-Podcast. Ja. Ja. Ich habe sie überhaupt keine Ahnung. Aber mit Radio Nukular bist du ja gar nicht so schlecht dran. Ja. Ja, aber ich kenne nicht so viel mehr in der Richtung. Jetzt zwar noch mal einen gehört neulich, aber dazu müsste ich aufs Handy gucken und da bist du gerade drauf. Sonst frag doch nach dem Wort selber, nach dem Titel. Das ist ja auch, sonst hängt man sich zu sehr fest. Der will mir im Moment gerade irgendwie nicht einfallen. Ja, okay, aber ich meine, du kannst... Geht es um Vergangenheitsbewältigung im Allgemeinen? Würde ich jetzt mal ja sagen, so ein bisschen, ja. Aber dann geht es pro Sendung um ein festes Thema, oder? Ja. Wie hieß der denn? Aber das sind auch nur drei Leute. Das ist Quatsch. Das kann eigentlich nicht sein. Glaube ich zumindest. Besteht das Team aus nur aus Jungs? Meistens, ja. Ich glaube, ich habe es noch nie anders gehört. Ja, ich würde es jetzt eher ja sagen. Okay. Der Pimmel-Podcast. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Du bist ja sicher, dass ich den kenne, ja? Ja, und wenn der Titel, sonst geh wirklich auf den Titel, weil es ist jetzt nicht so ein krasser Fantasiename bei dem Titel, dass du nicht drauf kommen könntest. Wenn es jetzt totaler abgespacede Begriff wäre, dann würde ich sagen, nein. Das ist Nerd Talk. Nee, Nerd Talk ist es nicht. Nein. Okay. Das wäre ja auch nur ein Themenbereich, das wäre ja nur Kino. Und wir hatten ja schon mal gesagt, es ist ja, nicht nur... Wie gesagt, ich kenne die nicht alle so wirklich. Okay. Jetzt. Deswegen muss ich da drauf losraten, okay. Einfach. Ja, okay. Ups. Ich bin ja auch noch nicht so gut dabei, aber ich glaube, du bist schon eher auf dem Weg als ich. Mhm. 3 Stunden später. Psst. Tick, tick, tick, tick, tick, tick. ich bin ein Mann. Ja. Mhm. Ich bin eher der introvertiertere Mensch. Trotz des, also so beim Podcasten, wenn man, oder, na, ist eine doofe Frage, ist okay, ich frage anders. Das ist eine blöde Frage. Ja, ist okay. Mein Podcast kommt jeden Mal einmal pro Woche. Nein. Okay, ich hätte nach Regelmäßigkeit fragen sollen. Fuck. Bitteschön. Haben Sie was ergoogelt? Nee, noch nicht. Okay. Erscheint der Podcast mehr als einmal im Monat? Ja. Erscheint er einmal in der Woche? Nein. Nein. Ich habe aber einen regelmäßigen Erscheinungsrhythmus. Ja. Mhm. Komme ich mindestens einmal im Monat? Ja, mindestens. Okay. Mindestens. Komme ich zweimal im Monat? Ja. Mindestens. Kann ich sagen, dass ich alle 2 Wochen komme? Nein. Dann komme ich doch fast wieder jede Woche. Ja. Das habe ich doch vorher gefragt, oder nicht? Du kommst aber nicht nur einmal in der Woche. Ah. Mensch. Irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht. Okay, dann bist du dran. Wahrscheinlich 2-mal im Monat? Ja. Was könnte das noch sein? Was könnte da noch sein? Soll ich einen Tipp geben? Ja, gib mir mal einen Tipp. Ich weiß noch nicht, ob ich dich damit zu sehr auf die falsche Fährte denke. Bist du oben in den Top-Charts oder ist der Podcast oben? Also ich denke, der ist in den Top-Charts. Ich kann es nur nicht sagen. Also ich habe nicht geguckt. Ich habe kein iTunes. Ich weiß das nicht, aber ich denke mal. Gut, da gebe ich dir gleich einen Tipp. Ja. Also, bist du oder bin ich? Ich bin dran. Komme ich mehrmals in der Woche? Ja. Komme ich zweimal in der Woche? Nein. Wenn du so fragst, nein. Also okay. Kommst mindestens zweimal in der Woche, ja. Okay. Also so, ja. Weiter? Ach so, ja. Ich komme aber nicht täglich. Du kommst werktäglich. Okay. Ja, dann nehme ich das als nein, ich bin fair. Okay. Willst du jetzt einen Titeltipp oder willst du weitermachen? Gib mir mal einen Tipp, ja. Ja, ich gebe dir aber nur einen Tipp zu dem Titel, weil alles andere wäre, glaube ich, schon zu einfach. Der Titel des Podcasts nimmt auf einen geschichtlichen Umstand eine Aussage. Vielleicht hat das was mit der östlichen Vergangenheit von Deutschland zu tun. Okay. Aber der Podcast-Inhalt hat nichts damit zu tun. Ich rede jetzt nur von dem Titel. Nur von dem Titel, okay. Nur von dem Titel. Okay. Mhm. Oh Gott. Aber das Thema nicht. Okay, sonst wäre ich jetzt hier irgendwie bei. Nee, aber das kann ja dann auch nicht sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung im Moment. Und es gibt eine Fantasiefrage und ich gebe dir Nein. Bitte? Nein. Ich habe gesagt, gib mir eine Fantasiefrage, dann gebe ich dir ein Nein. Gut. Nein. This American Life. Nein. Ich darf dir sagen, es ist ein deutscher Podcast. Ja. Ich bin ein deutscher Podcast. Ja. Ja. Ich komme werktäglich. Interessant. Habe ich eine bestimmte Uhrzeit, zu der ich jeden Tag komme? Ja. Wie ein Werktag? Mhm. Ja. Ich komme auch eher in den Nachmittagsstunden. Nein. Verdammt, dann ist es morgens früh. Geht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß echt nichts gerade. Was östliche Vergangenheit? Ein Tipp ist, in fast jeder Folge der Etage 13 bringe ich in der Nähe dieses Podcasts, der sozusagen damit zu tun hat, irgendeinen Hinweis. Ich bin aber auch jetzt großzügig, mein Freund. Ich habe trotzdem keine Ahnung. Wahrscheinlich haue ich mir voll gegen die Stirn, wenn du es dann sagst. Aber ja, es wird mir auch leid tun, wenn du nicht kennen solltest, aber ich habe gedacht, das wäre aufgrund dessen, dass du mich kennst, ja einfacher. Ja, aber wenn du ihn vielleicht noch nicht in der Sendung hattest, dann wird es schwierig. Aber ich habe so viele Sachen um dieses Thema drumherum, dass es... Na, egal, ich sage jetzt nichts mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Rat du mal weiter. Okay. Vielleicht gibt mir noch einen Geistesblitz. Ist der Podcast-Hoster zufällig auch der gleiche Hoster von Viva Britannia oder wie der Podcast heißt? Nein. Okay. Wie der Podcast-Hoster? Das der weiß ich nicht. Also es ist nicht derselbe Produzent. Also ich meine derselbe Typ, der in einer Sendung sitzt, das wollte ich da sagen. Ja, nein, das ist. Nein, okay, dann habe ich sowas von auch keine Ahnung. Das freut mich. Gut, das ist ja ein tolles Spiel, was du dir da so ausgedacht hast. Ja, ich gebe dir einen weiteren Tipp. einen weiteren Titeltipp. Es hat was mit der Stasi zu tun. Und zwar ist es eine Methode der Stasi sozusagen. Geht schon in eine gute Richtung. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Du musst mich was fragen, wenn du mich was fragen willst. Ist der Titel des Podcasts abgehört? Oh. Ich bin auch mal so lustig, wie dein Skype-Kamera nach hinten fällt. Nein, der Titel des Podcasts ist nicht abgehört. Ich möchte in dem Fall, da ich schon so viele Tipps gegeben habe, auch einen Titel. Kann ich überhaupt einen Titel-Tipp einfordern oder ist es einfach zu doof? Okay, das ist zu blöd. Das wäre zu gemein. Ich komme frühmorgens. Ja. Mhm. Gegen. Na, also das weiß ich nicht, ob du frühmorgens kommst. Pieks, pieks, du alter Schlammengel. Ja. Okay, ich bin unter einer Stunde und meine Themenbereiche sind eher weiter gefasst. Ich habe so das dumpfe Gefühl, ich weiß es wirklich nicht. Also der Titel meines Podcasts ist auch gleichzeitig das Hashtag davon. Ja. Mhm. Also das Twitter-Handle, ja. Und ich äußere mich in meiner werktäglichen unter einer Stunde Sendung zu allen Themen, die mir gerade so einfallen. Nicht die, die gerade so einfallen. Okay. Soll nämlich mal sein, nein. Ich habe keine Ahnung. Tja, jetzt hätte ich voll Lust auf Bohnen. Rocket Beans. Ja, geht schon in eine gute Richtung. Ja, aber du hast doch Podcast gesagt. Ja. Die machen einen Podcast? Ja. Was machen die denn für einen Podcast? Das kenne ich doch alles nicht. Och, willst du mich verarschen, so oft wie ich schon über die Rocket Beans hier gesprochen habe. Ja, ich über die Rocket Beans, aber doch nicht über den Podcast, oder? Nee, aber das hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Nee. Ja, kann doch nicht alles kennen. Du darfst jetzt noch den Titel sagen. Das ist ja nicht der Titel des Podcasts, Rocket Beans. Oder hast du mich jetzt gefragt, ob der Titel des Podcasts Rocket Beans ist? Nein, der Titel des Podcasts weiß ich nicht. Rocket Beans abgehört. Da du ja eh schon das Internet, da du eh schon das Internet benutzt, hättest du auch googeln können. Ja, versuche ich ja, aber mein Tablet lässt mich heute sehr im Stich, wie du gemerkt hast. Und auch deine komische Kamera. Ja, das ist ja nur die Behelfssituation leider, weil das ja. Tablet mich im Stich lässt. Es ist heute eine sehr komische Sendung. Also, ich gucke jetzt mal. Ja. Rocket Beans Podcast. Schön, dir beim Suchen zuzuhören. So, Plauschangriff-Podcast. Richtig, das ist richtig. Was du ist hast das gewonnen. Denn? Oh, Steffen. Den kenne ich echt nicht. Ja gut, ich will's dir dann sollte ich jetzt vielleicht mal reinhören. So. Ja. Rund um Kino, Games, sonst was. Ich habe gedacht, das kennt man, wenn man Game One-Fan ist. Hast du jetzt schon eins zeigen wollen? Ich bin doch gar kein Game One-Fan. Oh, danke, die gibt's auch nicht mehr. So. Wolltest du deins noch zeigen? Der Explikator. Ich habe gedacht, das wäre derselbe Typ, der von Viva Britannia ist. Nein, ist es nicht. Aber Typen meinte ich. Ach, egal. Nee, nee, nee. Hm. Steffen, das war sehr schön, schön, dass wir das auch mal gemacht haben. Wenn es scheiße ist, dann nehmen wir es halt wieder raus. Und du musst die Folge schneiden. Nein. Nein, wir können das gerne nochmal spielen, aber dann ja. müssen wir auch wirklich Podcasts nehmen, die wir tatsächlich auch schon drin haben. Aber du siehst, es klappt genauso wenig mit Podcasts, die du schon genommen hast, weil ich habe genauso auf dem Schlauch gestanden wie du, siehst du? Ja, weil du mir nicht zuhörst. Das kann ich dir jetzt genauso vorwerfen. Ja, egal. So. Kommen wir doch mal zur Weihnachtsthematik ein bisschen zurück. Ja, nochmal ein bisschen besinnlich werden jetzt. Wir sind übrigens schon sehr weit über der Stunde, aber gut, machen wir heute ein bisschen den Zimt in die Unterhose streuen, damit es auch schön schlagert. Ja, vor allem haben wir heute ja auch ein paar Aussetzer zwischendrin gehabt. Ich habe auch geistig ein paar Aussetzer gehabt. So sehr hat sich der Weihnachtsbrei in meinem Kopf festgesetzt. Ich glaube, am Anfang hatte ich versucht, so ein bisschen durchzugeben, wie das eigentlich zwischen uns beiden funktioniert. Also, wie wir das sozusagen vor, ja, nicht unsere Beziehung, sondern unser Podcast. Also. Und wollte eigentlich nur erklären, wie das so ein bisschen bei uns abläuft. Also, ihr müsst euch das. Du wolltest so ein bisschen so ein Making-of oder einen Blick hinter die Kulissen geben. Nein, ich wollte zeigen, wie Babys gemacht werden. Gut, ich entschuldige mich dann jetzt. Ich bin dann mal weg. Jeha! Basti erklärt euch jetzt, wie Babys gemacht werden. Das macht in der nächsten Episode Dr. Lovin Liebschner. Da kommt auch schon wieder seine Freundin ins Zimmer. Das ist wahrscheinlich schon wieder die Lautstärke, der Hausmeister. Nein, das war jetzt nur ein Scherz. Ich dachte schon. Ich dachte, du wolltest halt erklären. Naja, egal. So. Also Frechheit. Steffen, was haben wir dann gefangen? Wenn wir uns treffen hier in der Etage 13, ist es wirklich so, dass wir uns spontan im Laufe des Monats überlegen, ach ja, wir müssen ja da was machen, so ein bisschen Pflichtprogramm. Aber für uns ist das dann hier im Podcast selber so ein bisschen die Kür. Steffen, du bist ja so ein bisschen der hintergründige Fädenzieher, der Mastermind. Und ich bin so fürs Mikro zuständig. Was bin welches, ich? Du bist der Mastermind. Welches Programm benutzt du denn so, damit wir uns gegenseitig planen können? Also das Planungsprogramm ist Trello. Trello. Oh, jetzt kommt das wieder. Das wissen die Leute doch schon. Das hatten wir doch schon mal drin. Das hatten wir auch schon mal. Und die Leute werden es vielleicht nicht glauben. Ich habe es schon ein paar Mal mit erwähnt. Ich bin eigentlich derjenige, der gerne mal wirklich so ein... also Steffen hat mir die Trello näher gebracht, so als Ablaufplanungstool. Mhm. Und ich nehme gerne davon... genügend in Kauf, weil ich hasse es, so in der Luft zu hängen und nicht zu wissen, worüber man reden soll. Würde man bei mir gar nicht glauben. Ich rede ja auch gern einfach mal so ins Blaue hinein. Während der Steffen ja eher so der kleine Grummelbär ist und sich gerne so ein bisschen voranschieben lässt und vor allem nur, wenn es ums Thema Disney geht, wirklich mal ein bisschen Luft durchlässt. Ja. Ich krieg auch übrigens dauernd irgendwelche komischen Federnachrichten hier. Das ist ja schrecklich. Ja. Was, Federnachrichten? Ja, hatten wir vor der Aufnahme besprochen. Ich und Windows haben so ein kleines Problem. Mhm. Ja. Auf jeden Fall sitzen wir im Endeffekt dann kurz vor der Aufnahme. Sagen wir so, wir brauchen, glaube ich, eine halbe Stunde brauchen wir schon, damit wir es hingekriegt haben, dass wir unsere Mikrofone in die richtige Richtung, an die richtige Körperöffnung stellen. Und dann überlegen wir noch ein bisschen, was müssen wir jetzt machen? Vor allem, wie kommen wir eigentlich immer darauf, über was wir reden wollen? Im Endeffekt schmeißen wir doch in Trello jeder immer so seine Serie oder seine Filme rein, ne? Ja. Wie machst du das? Bist du einfach immer im Alltag unterwegs und denkst dir, boah, das müsste ich unbedingt in der Etage 13 loswerden oder wie sieht das aus? Ja, ich überlege halt immer so, was sind denn so die Filme oder Themen, die mich so interessiert haben in letzter Zeit? Oder wenn da jetzt gerade aktuell nichts ist, gucke ich halt dann auch schon mal, was ist so ein Evergreen, den man mal vorstellen kann und dann. Okay. Ja. Hast du so spezielle Seiten, wo du sagst, da guckst du häufiger, wenn es zum Beispiel um die Disney-Serie des Monats geht, oder ist es immer Wikipedia? Nee, die hab ich tatsächlich meistens im Kopf. Also dann wird einfach nochmal so im Kopf nachgekramt, was ist da jetzt so. Was hat man noch nicht, was hat man schon, dann wird nochmal kurz abgeglichen eventuell, aber die habe ich, also die Serien habe ich komischerweise weitestgehend im Kopf. Weißt du alles, was wir bis jetzt gemacht haben? Also die Serien vor allem. Serien, also wir hatten Bonkers hatten wir schon, dann hatten wir ich hätte nicht fragen sollen. Captain Baloo letztes Mal, dann hatten wir Chip und Chip hatten wir glaube ich schon, ne? Mhm. Hatten wir Darkwing Duck schon. Kann sein, das hatte ich vielleicht sogar gebracht. Ja. Bernhard und Bianca ist ein Film. Hat man das nicht? Ach nee, den hat man mal mit erwähnt irgendwie. Ja, mit den Referenzen auf Bernhard und Bianca, dem Überfilm von Disney. Mhm. Dann, ja, nee, ich weiß es im Grunde nicht alles, aber was wir schon hatten, aber ich weiß zumindest die noch ausstehen müssten, so ungefähr, ja. Okay. Ja. Was würdest du sagen, ist eine Folge Comic-Cookies anstrengender oder Etage 13 vom Aufwand her, meine ich jetzt? Vom Aufwand insgesamt betrieben ist Comic-Cookies aufwendiger. Finde ich scheiße, ab sofort muss ich aufwendiger werden. Nee, weil wir, also jetzt haben wir heute sowieso bei Etage 13 so eine Episode, wo ich jetzt gar nicht so viel raussuchen muss nachher. Das ist im Grunde heute eine Plauder-Episode. Bis auf hier natürlich das tolle Buch, das müssen wir nochmal irgendwo zeigen. Und wir hatten vorhin irgendein Thema mit, was man doch mal verlinken muss. Aber ansonsten, bei den Comic-Cookies ist es ja so, dass wir verschiedene Comic-Titel vorstellen und die müssen ja dann alle verlinkt werden und so weiter und so fort. Von daher ist das schon etwas aufwendiger. Okay, na gut, das kann ich nachvollziehen. Und es ist ja auch die Länge. Also die Länge ist ja bei den Comic-Cookies dann meistens doch mehr und hier beschränken wir uns ja meistens auf eine Stunde, außer heute. Und noch eine Ausnahmeepisode hatten wir auch schon mal zwischendurch, aber das war, glaube ich, auch eine relativ Frage. Ich glaube, das war, weil wir einfach länger gebraucht haben. Manchmal braucht es auch einfach länger. Ja, das war auch die Telefonfolge, glaube ich. Ja. Das kann gut sein. Da war ich ja einfach wirklich spontan überrumpelt worden von Herrn Lischner. Tja. Tja. Wenn ich Bock auf Etage 13 habe, dann rufe ich dich auch einfach mal mitten im Wochenende an. Ja. Ich finde, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich finde es wichtig, natürlich ist Weihnachtszeit, ich habe es auch schon öfters mal in meinen Advent-Videos gesagt, es ist viel Positives, was die Weihnachtszeit so ein bisschen bringt, aber ich habe auch immer so das dumpfe Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass auch rund um die Weihnachtszeit viele Dinge vom Gefühl, also nur vom Gefühl her, ich habe schon anderes gesehen, auch so ein bisschen die Zeit ist, in denen es düster wird und auch immer sehr viele Sachen auf einmal passieren. Ich habe manchmal so das Gefühl, hat man eher so ein Auge drauf oder ist es einfach wirklich so, dass man das Gefühl hat, in der Weihnachtszeit vorher, in der Vorweihnachtszeit geht einfach die größte Kacke ab? Das ist ja, ich meine das jetzt nicht nur, ich meine das nicht tagesaktuell bezogen, sondern bei einem selber. Ich finde es halt immer sehr schwierig. Also finde ich jedenfalls bei der Weihnachtszeit. Das finde ich immer sehr anstrengend. Gut, ich finde halt, dass es oftmals sehr hektisch wird dann nochmal. Das tatsächlich, aber das mit dem Negativen finde ich jetzt gut. Also gut, es geht auf Ende des Jahres zu und dann lässt man sowieso, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen Revue passieren, was dann so das Jahr über gelaufen ist. Und da erinnert man sich natürlich auch an sehr viele negative Dinge, die dann so das Jahr über passiert sind. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Ja, aber tatsächlich kann es auch sein, dass mal das eine oder andere dann halt unmittelbar davor stattfindet. Ja, klar. Ich gehe darauf nur ein bisschen ein, weil ich es schon irgendwo wichtig finde. Also natürlich, man kann es so ein bisschen als heuchlerisch herausgeben oder man kann auch sagen, ja, warum denkt ihr nur in der Weihnachtszeit daran? Aber es gibt halt sehr viele Menschen, die im Endeffekt neben unserem Konsumwahn, den wir so ein bisschen haben, wenn es um Geschenke, um Tannenbäume und sonst irgendwas geht, dass es viele Menschen gibt, die halt weniger auf der Welt haben. Ich will keine großartige Diskussion an Zaun brechen. Im Endeffekt finde ich es dann halt auch immer schön, dass es dann auch wirklich trotz dieser vorweihnachtlichen Stressphase, die Leute trotzdem noch auf die Idee kommen zu sagen, ja, okay, es gibt da Menschen draußen, denen geht's schlechter und okay, vielleicht machen wir auch eher in dieser Jahreszeit die Taschen auf. Es wäre natürlich schöner, wenn das ganze Jahr super wäre, aber man gibt ja auch nur so viel, wie man kann. Und das finde ich auf der anderen Seite dann auch wieder positiv an der Weihnachtszeit. Deswegen ist das für mich immer so ein bisschen zwiespältiger Begriff, muss ich einfach sagen. Ja. Weiß nicht, wie du das siehst, also ob du das eher sagst, dass es eher... Ja gut, klar, von der Seite her, das sieht man dann schon, dass es einfach in der Weihnachtszeit einfach nochmal so ein bisschen mehr auf die, auf das Mitdenken anderer Menschen gegenüber, dass man da ein bisschen drüber nachdenkt, ja, klar. Ja, also ich finde es schon ehrenwert, was viele... dass viele Leute selber von sich aus spenden, was viele auch Vereine auch machen, auch dass die großen Fernsehsender irgendwas machen, sei auch mal ganz dringend. Ich finde es immer so schade, dass viele das Leute halt immer... einmal die Jahreszeit nur gibt, ne? Einmal das und einmal vor allem, dass die Leute dann immer drüber nachdenken, wenn etwas getan wird, dass viele Leute immer Leuten unterstellen, ja, die haben das jetzt bestimmt nur aus Imagegründen blablabla bla gemacht. Jetzt, selbst wenn es so sein sollte, ne, selbst wenn es Imagegründe sind, letztlich interessiert das dann nachher irgendeinen armen Menschen auf der Welt sehr wenig, ob der sein Essen kriegt, weil jemand gedacht hat, das ist jetzt ein Image-positives Ding, oder weil derjenige es ernsthaft gemeint hat, weil das Geld, was du sozusagen dafür eingesetzt wird oder die Sachspenden dafür, die sind letztlich das, was denjenigen dann interessiert, was er braucht. Ne? Ich finde es auch gar nicht so wichtig, dass man damit jetzt hausieren gehen muss oder also das Bedürfnis überhaupt hat. Also wenn man jetzt was macht, um jemandem zu helfen, dann macht man das halt und ich glaube nicht, dass man da groß drüber sich profilieren muss oder sonstiges. Also wenn man was macht, dann sollte man das tun und sollte das halt tun, damit man sich selber halt besser fühlt, dass man das Gefühl hat, dass man halt auch was gegeben hat oder dass man vielleicht was bewirkt hat. Ja, ja. Ja, okay, das war mir ganz kurz wichtig, dass man auch mal über die Weihnachtszeit ein bisschen kritisch gerade so ein bisschen drüber guckt. Wir haben noch, weil das wahrscheinlich auch der letzte Etage 13 Podcast diesen Jahres sein wird, echt? Haben wir, ja, ich denke schon. Ich glaube nicht, dass wir noch einen hinkriegen werden. Ich glaube nicht mal, dass unser Schnitt es hinkriegen wird, bis Ende des Jahres das doch vielleicht hinzukriegen. Das ist die andere Frage. Mal gucken. Ist noch die sind wir aber noch beim Thema. Aber gut, mach du erstmal weiter, ja? Ja, ich wollte eigentlich darüber hinleiten, auch die letzten Reste zusammenzukehren von 2015. Und dazu gehörte auch, dass wir in der letzten Episode, glaube ich, ein Event angekündigt haben. Das war der Pod-Appler. Und gut, ich finde, da wollte ich nämlich auch gerade hin. Genau, und da wollte ich. Eigentlich hatten wir vorgehabt, dass wir beide uns treffen. Jetzt ist es aus persönlichen Gründen von meiner Seite aus nicht gegangen, muss ich einfach mal direkt dazu sagen. Mhm. Aber mich würde schon interessieren, wie es gewesen ist, Steffen, weil da sind ja viele Podcaster dabei gewesen. Und wie war es denn so? Was hast denn du gelernt? Bist du jetzt der Pod-Profi? Ja, zum Pod-Profi fehlt noch ein ganzes Stück. Aber was ich für mich persönlich herausgezogen habe, ist halt, dass man viel mitbekommen hat. Bist du noch da? Ich bin noch da, hallo. Irgendwie sehe ich dich gerade nicht, okay. Ich bin immer für dich da. Ja. Gut. I will always love you. Also ich habe mitbekommen, dass man sich in viele Richtungen noch verbessern kann, auf jeden Fall. Ja. Also gerade was so Interviewformen angeht und sowas, habe ich noch sehr viel Nachholbedarf, habe ich da gemerkt. Erzähl. Nee, kann ich halt jetzt nicht erzählen. Ich habe noch Nachholbedarf. Also das ist heißt, das Geheimnis? Ist das Geheimnis? Nein, Wissen, was nicht Geheimnis ist, ist was. Schwein! Was es ist nichts Geheimnis. Es ist was ich mir noch antrainieren muss, wo ich noch vielleicht noch ein bisschen erst recherchieren muss, bevor ich da irgendwas teilen kann. Also das heißt, okay. wir haben das Thema jetzt hier dann nur angekratzt und dabei habe ich halt gemerkt, da ist noch einiges im Argen. Also da könnte ich mich noch stark verbessern. Da kann ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, sondern das ist einfach was ich mir vielleicht nochmal anlesen muss. Und das ist so für mich so ein Ziel für das nächste Jahr, einfach da in der Hinsicht noch ein bisschen besser zu werden. Und wenn ich dann mehr gelernt habe, kann ich das auch wiederum teilen. Und hier mal, ist das auch im Investigativ, muss ich mal nachfragen. Nee, meinen Sie damit, Herr Liebschner, wie geht's Ihnen damit persönlich mit dieser Sache, dass Sie da eine gewisse Kompetenzlücke gesehen haben? Macht es Sie traurig? Ich sag mal so, stimmt es Sie traurig? Macht es Sie vielleicht auch traurig in einer Art? Stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ich weiß, dass es noch ein paar Videos geben wird von dem Workshop. Und wenn das Thema rauskommt, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal in irgendeiner Form verlinken, weil das sollte sich jeder mal anhören. Was ist das? Interviewform. Hast du da ein Interview gemacht? Ich habe kein Interview gemacht, aber es geht um Interviewformen. Was gibt's denn so für Interviewformen? Das kann ich dir halt gerade. Ich hör auf! Schluss! Ich muss da investigativ nachfragen. Das ist meine Pflicht als Journalist. Nicht sprechen. Ich sag ja, ich muss mir da erst noch mehr aneignen, bevor ich darüber sprechen kann. So. Ein geheimes Zirkelwissen, du Arsch. Ich kitzel das aus dir raus. Das hat mit Zirkelwissen nichts zu tun. Da kann ich jetzt nicht zu sagen, mein Zirkel sagt, ich darf das nicht. Nein, ich habe da nur gemerkt, eben bei der Thematik, dass mir da eben noch viele Sachen fehlen. Welche genau, das werde ich mir auch selber nochmal angucken müssen. In gewisser Form, ja. So. Ich merke, Herrn Liebschner, ist das nicht ganz recht, das Thema? Wir wechseln das jetzt einfach mit einer Überleitung. So. Was habt ihr denn sonst noch so gelernt? Oder ist das auch Geheimniswissen? Nein. Ich will da auch gar kein so ein großes Geheimnis draus machen. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte. Machen Sie jetzt aber auch. Es sind nicht alle Fragen. Also es sind zwar viele Fragen beantwortet worden, aber es sind auch neue Fragen geöffnet worden. Das finde ich viel interessanter. Dass man halt selber das Bedürfnis spürt, dass da noch ein bisschen was gelernt werden kann. So. Mehr habe ich dazu jetzt nichts zu sagen. Nein, zu dem Thema. So, ansonsten fand ich es halt mal sehr interessant, verschiedene Mikrofone auszuprobieren, verschiedene Mikrofontechniken. Mhm. Und das hat mich ein Stück weitergebracht, eine Art von Technik, die ich mir vorstellen könnte, wie das zum Beispiel mit den Comic-Cookies ganz gut funktionieren könnte. Aber dann müsste ich halt erstmal wieder tiefer in die Tasche greifen. Aber okay, ich habe zumindest mal ein Ziel, was ich eventuell mal anstreben würde. Ansonsten haben wir ja im Moment noch diese andere Backup-Lösung oder diese Zweitlösung, die wir anstreben können, mit dem Studio eventuell. Mal schauen, in welche Richtung das jetzt geht. Ansonsten habe ich ganz wertvoll mitgenommen, habe ich jetzt auch eine Episode schon geschnitten mit, ein neues Programm zum Schneiden. Das hat ein bisschen Geld gekostet, aber das war es mir in dem Fall wert, weil das ist ein Programm, was viel besser zur Podcast-Produktion geeignet ist, als jetzt ein überladenes Audacity, was ich bisher genutzt habe, was ja auch für Musiker verwendet wird. Ich weiß jetzt nicht, was du zum Schneiden verwendest. Keine Ahnung. Audition von Adobe. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch eins ist, was auch für Musiker gedacht ist zum Teil. Bin ich ja auch halb. Und das ist für meine Zwecke einfach zu viel. Also es ist zu viel drin. Und ich habe mich jetzt letzten Endes für Hindenburg entschieden. Hindenburg heißt was? Es. Die wird abstürzen. Das darfst du nicht, Steffen. Auch da kann ich empfehlen, den Beitrag sich dann mal anzugucken, weil da wird auch erklärt, warum es so heißt. Und weil sie immer abstürzt nach einer Stunde. Siehst du, deswegen war es vielleicht ganz gut, dass wir über so Themen doch nicht sprechen. Deswegen möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nichts mehr sagen. Nein, ihr Steffen Liebschner. Tatsächlich ist es so, also ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, die Anekdote. Oh, oh. Also man hat es deswegen Hindenburg benannt, weil zum Start der Hindenburg die erste Radioübertragung oder die erste Radioreportage gemacht wurde. Mhm. Tatsächlich. Okay. So. Deswegen heißt es Hindenburg. Das ist dann aus unglücklicherweise auch das Luftschiff war, was eben einen schweren Unfall hatte. Ja. Ja, das ist dann halt leider damit ein bisschen behaftet, aber ja, natürlich kann man dann auch Scherze drüber machen, dass es ständig abstürzt. Ihr würdet doch keine Scherze machen. Nee, also bisher läuft es am stabilsten, stabiler als Audacity zum Beispiel. Und es lädt schneller hoch und ich bin zufrieden damit. Also es ist genau für das Podcast-Schneiden das Richtige. Und jetzt würde ich gerne fragen, was würden Sie als Fazit mit aus dieser ganzen Veranstaltung rausnehmen? Herr Liebschner, das würde mich investigativ doch sehr fragen. Ja, ich kann nur sagen, ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwas in Richtung Podcasts macht, einfach bei so einer Veranstaltung teilzunehmen. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, weil du lernst einfach Sachen dazu, beziehungsweise werden neue Denkimpulse gegeben, die, wie ich schon gesagt habe, dass man auch mal versucht, in andere Richtungen noch zu überlegen, was kann ich noch verbessern, was kann ich vielleicht noch anders machen. Ich meine, wir zwei sind jetzt keine ausgebildeten Journalisten. Da gab es dann welche dabei und da merkt man schon gewisse Unterschiede und klar, das wollen wir auch nie werden, den Anspruch haben wir wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kann man sich so in die Richtung ein bisschen was abgucken. Ja. Ja. Ich würde gerne mehr WDR-Elemente hier einbringen. So schöne catchy Dinger drunter, weißt du? WDR 4. Lokalzeit. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist immer schön, dass man sich mit dem Herrn Kieseltagen da sehr professionell drüber unterhalten kann. Sagt der Typ, der schon 5 Glühwein aufhat während der Aufnahme. Ja. Nee, aber gefällt mir. Also du hast ein bisschen was mitgenommen, du wirst aber nichts davon verraten, weil es ja alles geheimes Wissen. Und, nein, das ist überhaupt kein geheimes Wissen. Ich mag es, wenn du dich immer wieder rechtfertigst. Ist da nur ein Spaß, Steffen? Ist da nur Spaß, Junge? Ja. Ganz ruhig. Aber bevor ich jetzt irgendwas irgendwie mich schon wieder fassen will, sage ich, guckt euch dann lieber das an und dann habt ihr da vielleicht dieselben Denkanstöße wie ich auch. Oder vielleicht lernt ihr schon ein bisschen mehr daraus. Ja. Wird es denn bald ein neues Illuminaten Pod-Appler-Treffen geben im nächsten Jahr? Das ist fest eingeplant, ja. Also auf jeden Fall. Okay. Wir werden jetzt irgendwann im Januar stand auch schon ein Termin. Ich habe ihn nur gerade nicht mehr auf dem Schirm. Stand auf jeden Fall ein Termin für ein kleines Treffen wieder erstmal. Also für eine Art Stammtisch, wenn man das so möchte. Und oder so ein Meetup, wie es auf Neudeutsch heißt. Meetup? Ja. Habe ich noch nie gehört. Und statt Stammtisch sagt man jetzt Meetup. Ja, die sagen es halt. Also ich. Nee, das finde ich scheiße. Ich sag Stammtisch. Ja. Und Stammtisch ist vielleicht auch manchmal zu. Ja, Stammtisch halt. Stammtisch belastet. Ist ein schönes deutsches Wort. Ich lasse mir das jetzt nicht wegnehmen. Und ja, nein. Ich dachte ja auch Comic-Stammtisch oder sonstiges. Also, ach, das hat schon ein bisschen anrüchig. Also Comic-Stammtisch ist schon wieder sehr anrüchig. So, wir sind bei 1:39. Ja, ich verstehe schon den dezenten Hinweis. Okay, also es wird weiterhin, hat Steffen gerade gesagt, Pod-Appler Workshops geben, wenn ihr euch da, wenn ihr da ja, mitmachen also es wollt. Wird auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, wird es erstmal diese kleineren Treffen geben, wo okay. wir halt weitere Themen erörtern wollen, die wir eventuell dann das nächste Mal einfach mit in Angriff nehmen. Okay. Ja, so viel zur Geheimorganisation Hindenburg. Ich würde sagen. Das macht mich wahnsinnig. Nein. Sehr gut, Steffen. Schön, dass du als Außenreporter dabei bist. Hast du eigentlich ein paar Aufnahmen gemacht für Etage 13 Nein. oder hast du dann einfach gelassen? Nein, habe ich keine. Das hat sich ja richtig gelohnt, dass du alles auf die Spesen der Etage 13 nee, abgerechnet wie gesagt, hast. Es wurden Videomitschnitte gemacht und dann brauche ich nicht anfangen. Die werden sukzessive, sofern die irgendwie gebrauchbar sind, das ist ja nicht immer gegeben, aber wenn die irgendwie, also wie gesagt, das erste ist schon online und die brauchbar sind, die werden auch online kommen, also von daher bin ich da sehr zuversichtlich. Ich werde dann auch nochmal irgendwann auf den Kanal hinweisen, wenn da ein bisschen mehr zu finden ist, aber so lang gönne ich euch einfach noch ein bisschen. Ja. Okay. Und da du ja der Chef im Ring bist, Steffen, würde ich sagen, leiten wir doch langsam mal unser Ende ein. Willst du loslegen? Mach's, beende die ganze Trauerspiel hier. Ich soll wieder was beenden auch. Ein ja. Ich mach Schluss. Tschö. Nein, also ich möchte mich bei allen Hörern, bei allen zwei uns beiden, Hi. Möchte ich mich natürlich sehr recht herzlich bedanken für Bitte. Das treue Hören. Im Schnitt. 2015. Ja. In diesem jungen Podcast. Wann haben wir eigentlich angefangen? War das im Januar? Oder? Ich glaube ja, wir haben ja großzügige Abstände zwischendurch mal gemacht. Kann sein, dass es im Januar war. Weiß ich nicht mehr so recht. Ich glaube, es war Karnevalszeit. 2015. Ne? Ja, Karnevalszeit, glaube ich, so rum. War nicht. Sogar. Also wir haben uns, noch mal kurz zur Geschichte kurz zurückgehen. Wir haben uns ja letztes Jahr im Dezember, dann war das auch, glaube ich, ne? Oder im November, als du hier warst. Ja, ja, genau. Da haben wir ja diese Comic-Cookies, diese legendäre Episode aufgenommen. Legendär, weil sie schon wieder gelöscht ist. Und nein. Das sind geheime Informationen, zu denen wir jetzt nichts sagen können. Und haben damals ja eigentlich schon beschlossen, so quasi, dass wir da in der Richtung irgendwas machen wollen. Und ja, jetzt ein Jahr später läuft das auch immer noch. Also von daher, ja. Toi, toi, toi. Bei uns Sozialwissenschaftlern hätte man gesagt, zarte Bande geknüpft. Sie haben zarte Bande geknüpft. Wir haben also damals zarte Bande geknüpft. Und nachdem Steffen mir seinen Hobbykeller gezeigt hat mit den ganzen Wachskerzen, bin ich nicht abgeturnt gewesen. Und fand es eigentlich ganz gut. Nö, also ich freue mich auch über das Jahr 2015 mit der Etage 13. Mhm. Es ist einiges passiert. Das ne, im Hintergrund auch ein paar einige Sachen. Wir können nicht versprechen, dass wir professionell werden, weil wir sind ja schon auf dem Gipfel der Professionalität. Alles, was jetzt da drunter kommt, ist ja nur noch unprofessioneller. Ja, wie war das nochmal mit dem Meetup mit den Kollegen von der Wochennotiz? Ne, das läuft richtig gut. Also da sind also schon. Also wenn eins läuft, dann das. Das sind Hintergrundgespräche, da müssen wir aufpassen, was wir da jetzt noch zutage geben. Ja, und ich möchte mich aber auch vor allem. Spannend. Also, oh, Entschuldigung. Ja, nee, ich möchte mich vor allem bei dir bedanken, Steffen, dass du mich, das mache ich jetzt auch völlig ernst, dass du mich so ein bisschen ausgehalten hast. Also ich weiß, ich kann manchmal ein bisschen anstrengend sein und permanent mit meinem Rumstochern in alten Wunden. Aber hat mir bis jetzt auch sehr viel Spaß gemacht und vor allem, dass ich den Disney-Konzern jedenfalls im Trickfilmbereich jetzt so gut kennengelernt habe. Ich hoffe, das geht auch in 2016 so weiter. Mhm. Und das wollte ich auch mit meinem Geschenk darstellen. Also das Geschenk war schon ernst gemeint. Ja. Du kannst natürlich gerne was reinschreiben. Würde mich auch sehr freuen, weil das ist jetzt wichtig. Das ist so ein Symbol unserer Podcast-Freundschaft, wenn du da nichts reinschreibst. Weine ich sehr oft. Ich überlasse dir das letzte Wort. Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit und da wir wahrscheinlich auch uns vor 2016 nicht nochmal wiedersehen werden, jedenfalls nicht hier im Podcast-Feed, wünsche allen Hörern dasselbe. Rutscht gut rein, kracht mal eine Böller-Rakete in andere Leute ihre Häuser, das ist immer super gut. Da waren wir natürlich nicht ernst. Bitte nicht, Nachbarn. Nur beim Nachbarn. Und das letzte Wort gilt dir, Steffen. Dankeschön für eine schöne 2015er Jahrgang Etage 13. Ja, dasselbe Dank richte ich an dich. Also vielen Dank für dieses tolle Jahr. Und ich freue mich drauf, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann eventuell mal wieder eine Vor-Ort-Episode aufnehmen. Ob das nun bei dir ist oder bei mir, das wird man dann sehen. Mhm. Und ansonsten freue ich mich auf 2016 sowieso und wünsche allen da draußen jetzt eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und der Basti macht ganz komisches Gesicht gerade. Ich esse. Der ist was. Und das sieht irgendwie ganz komisch aus. Okay, macht's gut da draußen. Tschüss. Gehabt euch wohl. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richezagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.